Der Heilige Gral und seine Erben, Ursprung und Gegenwart eines geheimen Ordens, sein Wissen und seine Macht. Von Henry Lincoln, Michael Bagent und Richard Lee. Es liest Sascha Rotermund. Einleitung von Henry Lincoln. Im Sommer 1969 stieß ich durch Zufall auf das Buch Le Trésor Maudit, Der verwunschene Schatz von Gérard de Sade. Eine spannende Mischung aus historischen Tatsachen, Krimi und Mutmaßung. Der verwunschene Schatz war Ende des 19. Jahrhunderts vom Pfarrer in Rennes-le-Château entdeckt worden, nachdem er in seiner Kirche kryptische Dokumente gefunden und entschlüsselt hatte. Zwei von ihnen hatte de Sade in seinem Buch zitiert, ohne allerdings ihre geheimen Botschaften wiederzugeben. Warum hatte er sie nicht veröffentlicht? Die Geschichte ließ mich nicht mehr los. Immer wieder wurde ich auf neue Hinweise in den Dokumenten aufmerksam, so dass sich in mir der Wunsch regte, diesem Geheimnis mehr Zeit zu widmen, als es mir meine Tätigkeit als Drehbuchautor gestattete. Im Spätherbst 1970 schlug ich deshalb dem Produktionsleiter der BBC-Serie Chronicle den Stoff als Thema für einen Dokumentarfilm vor. Er war sofort begeistert. Ende 1970 traf ich de Sade und fragte ihn: Warum haben Sie die geheime Botschaft der Urkunden nicht veröffentlicht? Nachdem er zuerst nur ausweichend antwortete, erklärte er: Weil wir dachten, es könnte jemanden wie Sie interessieren, sie selbst herauszufinden. Das deutete ich als Hinweis, dass dieses Geheimnis aus mehr bestand als nur einem verlorenen Schatz. Während ich 1971 den Chronicle-Film vorbereitete, lieferte de Sade neues Material. So sandte er uns den Text einer verschlüsselten Botschaft zu, in der von den Malern Poussin und Teniers die Rede war. Der Code war unglaublich kompliziert. Ich ließ ihn von Chiffrierexperten des britischen Nachrichtendienstes prüfen. Sie meinten, dem Code sei mit Computern nicht beizukommen. Dann ließ de Sade eine zweite Bombe hochgehen. Es gab ein Grabmal, das dem in Poussins berühmtem Gemälde Les Bergers d'Arcadie, die Hirten in Arkadien, täuschend ähnelte. 1972 wurde dann der Film The Lost Treasure of Jerusalem, Jerusalems verlorener Schatz, ausgestrahlt und stieß auf großes Zuschauerinteresse. In beiden folgenden Jahren trug ich weiteres Material zusammen und ein zweiter Chronicle-Film entstand, The Priest, The Painter and the Devil, Der Priester, der Maler und der Teufel. Die Publikumsreaktion zeigte abermals, wie sehr ich einen Nerv der Zeit getroffen hatte. Das Umfeld der Geschichte hatte jetzt so weitreichende Dimensionen angenommen, dass die Nachforschungen die Arbeitskraft eines Einzelnen überstiegen. In dieser Situation hatte ich das große Glück, Richard Lee kennenzulernen. Er ist Autor von Romanen und Kurzgeschichten und besitzt ein breites Wissen auf den Gebieten der Geschichte, Philosophie, Psychologie und Esoterik. Einige Jahre hat er an amerikanischen, kanadischen und englischen Universitäten als Dozent unterrichtet. Richard hatte sich bereits eingehend mit der Geschichte der Tempelritter befasst, die bei unserem Geheimnis eine wichtige Rolle spielten. Einen Großteil meiner Fragen hierzu konnte er mir auf Anhieb beantworten und war über einige der Widersprüche, die ich zutage gefördert hatte, ebenso verblüfft wie ich selbst. Er bot mir seine Hilfe an und machte mich mit Michael Bagent bekannt, einem graduierten Psychologen, der eine erfolgreiche Karriere als Fotoreporter abgebrochen hatte, um sich auf die Erforschung der Geschichte des Templerordens zu konzentrieren. Das erste Resultat unserer gemeinsamen Arbeit war der 1979 produzierte Film The Shadows of the Templars, Die Schatten der Templer. Die Vorarbeiten hierzu ließen uns auch erstmals den Ursprung unseres Geheimnisses erkennen. Wir waren auf etwas gestoßen, das aufregender und bedeutsamer war als alles, was wir uns hatten träumen lassen. Meinen ersten Film beschloss ich 1972 mit den Worten: Etwas Außergewöhnliches wartet nur darauf, noch entdeckt zu werden. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird dies auch geschehen. Im Folgenden versuchen wir, dieses Etwas zu klären und die atemberaubende Geschichte seiner Entdeckung zu erzählen. Erstes Buch: Das Geheimnis. Beginnen wir mit der Geschichte, wie wir sie kennengelernt haben. Am 1. Juni 1885 trat in dem südfranzösischen Dorf Rennes-le-Château Curé Béranger-Saunière sein Amt als neuer Gemeindepfarrer an. Der weltabgeschiedene Ort liegt auf einem steilen Bergrücken, etwa 40 Kilometer von Carcassonne entfernt, und zählte damals nur 200 Seelen. Für andere wäre dies wie eine Verbannung gewesen. Nicht so für Saunière, einen energischen, intelligenten Mann von 33 Jahren. Er war in einem nur wenige Kilometer entfernten Dorf geboren und aufgewachsen. Rennes-le-Château muss wie ein zweites Zuhause für ihn gewesen sein. Zwischen 1885 und 1891 betrug sein Einkommen durchschnittlich nur 150 Francs im Jahr. Mit den Zuwendungen seiner Pfarrkinder scheint es zum Überleben genügt zu haben. Er beschäftigte ein Bauernmädchen namens Marie de Narnaud als Haushälterin, die Zeit seines Lebens seine Vertraute sein sollte. Häufig besuchte er seinen Freund Abbé Henri Boudet, Curé des Nachbardorfes Rennes-les-Bains, unter dessen Anleitung er sich in die Geschichte der Region vertiefte. Eine Geschichte, deren Zeugen ihn ständig umgaben. So erhebt sich wenige Kilometer südöstlich von Rennes-le-Château der Gipfel Bézu mit den Ruinen einer mittelalterlichen Festung, einst ein Ordenshaus der Tempelritter. Auf einem dritten Berg, rund 1,5 Kilometer östlich von Rennes-le-Château, befinden sich die Ruinen von Blanchefort, dem Ahnensitz Bertrands de Blanchefort. Er war der 4. Großmeister der Tempelritter und stand diesem Orden in der Mitte des 12. Jahrhunderts vor. Zudem lag das Gebiet um Rennes-le-Château an der alten Pilgerstraße nach Santiago de Compostela in Spanien. Saunière hatte nun die Absicht, die im Jahre 1059 Maria Magdalena geweihte Dorfkirche restaurieren zu lassen. Das Gotteshaus stand auf dem Fundament eines westgotischen Bauwerks aus dem 6. Jahrhundert. 1891 lieh er sich eine kleine Summe aus der Gemeindekasse und machte sich an eine bescheidene Restaurierung, in deren Verlauf er die auf zwei westgotischen Trägern ruhende Altarplatte entfernte. Einer dieser Träger war hohl und enthielt 4 versiegelte Holzzylinder. 2 der darin aufbewahrten Pergamente, das eine aus dem Jahr 1244, das andere von 1644, sollen Genealogien enthalten haben. Die beiden anderen waren anscheinend um 1780 von einem Vorgänger von Saunière verfasst worden, dem Abbé Antoine Bijou, der auch Seelsorger und Vertrauter der adligen Familie Blanchefort gewesen war. Die beiden Pergamente aus Bijous Zeit erwiesen sich auf den ersten Blick als fromme lateinische Texte. Untersucht man sie genauer, so entdeckt man, dass auf dem einen die Wörter ohne Zwischenräume aneinandergefügt sind und überdies eine ganze Reihe überflüssiger Buchstaben enthalten. Das zweite Pergament zeigt wahllos verstümmelte Zeilen, während bestimmte Buchstaben auffallend hervorgehoben sind. In Wirklichkeit enthalten diese Pergamente also komplizierte Codes. So lautet einer der ermittelten Texte: Schäferin, keine Versuchung. Das Poussin, Tenier, den Schlüssel besitzen. Friede 681. Beim Kreuz und diesem Pferd Gottes beende oder zerstöre ich diesen Dämon von Wächter zu Mittag. Blaue Äpfel. Während einige Chiffren den Leser aufgrund ihrer Kompliziertheit entmutigen, lassen sich andere geradezu leicht auflösen. Auf dem zweiten Pergament zum Beispiel ergeben die hervorgehobenen Buchstaben eine sinnvolle Botschaft. Dieser Schatz gehört König Dagobert II. Und Sion. Und dort liegt er tot. Es ist zu bezweifeln, dass Saunière die schwierigen Codes entschlüsseln konnte. Dennoch begriff er, dass er auf etwas Wichtiges gestoßen war. Seine Entdeckung legte er dem Bischof von Carcassonne vor. Daraufhin wurde Saunière nach Paris gesandt, um sich mit den Pergamenten bei verschiedenen hohen kirchlichen Würdenträgern vorzustellen. Seine wichtigsten Gesprächspartner waren der Abbé Bieil, Generalsuperior des Seminars an Saint-Sulpice, und dessen Neffe Émile Offet, der sich damals auf die Priesterweihe vorbereitete. Letzterer hatte sich bereits als Wissenschaftler auf den Gebieten der Linguistik, Kryptologie und Paläographie einen Namen gemacht. Auch hing er esoterischen Lehren an und unterhielt enge Beziehungen zu verschiedenen, dem Okkultismus nahestehenden Gruppen und Geheimgesellschaften. Dadurch kannte er literarische Größen wie Stéphane Mallarmé und Maurice Maeterlinck, den Komponisten Claude Debussy sowie Emma Calvé. Diese war nicht nur die Callas ihrer Zeit, sondern auch eine hohe Priesterin der esoterischen Subkultur von Paris. Was bei Sonniers Gesprächen mit den Klerikern herauskam, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass er mit offenen Armen in den Kreis um Ophée aufgenommen wurde. Es wurde sogar behauptet, er wäre Emma Calvés Liebhaber geworden. Wie auch immer, beide verband eine tiefe und dauerhafte Freundschaft. In den folgenden Jahren besuchte sie Sonnier häufig in der Umgebung von Rennes-le-Château. In Paris erstand Sonnier auch Reproduktionen von Gemälden. Eines davon war ein Werk von David Teniers, Vater oder Sohn. Ein anderes wahrscheinlich Poussins berühmtes Gemälde, Die Hirten in Arkadien. Nach seiner Rückkehr nahm Sonnier die Restaurierungsarbeiten an der Kirche wieder auf. Dabei entdeckte er eine Steinplatte aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, unter der sich eine Krypta befunden haben mochte, in der angeblich Skelette gefunden worden waren. Darüber hinaus beschäftigte sich Sonnier auch mit der Grabstätte der Marquise Marie d'Opoul de Blanchefort, die sich auf dem Kirchhof befand. Grabstein und Grabplatte waren von Abbé Bijoux entworfen worden. Die Grabinschrift, die eine Anzahl von Fehlern in Rechtschreibung und Worttrennung aufwies, war ein perfektes Anagramm der in den Pergamenten verborgenen Botschaft, die sich auf Poussin und Teniers bezog. Vertauscht man die Buchstaben, erhält man zudem die oben erwähnte kryptische Aussage über Dagobert und Sion. Sonnier, der nicht wusste, dass diese Grabinschrift bereits aufgezeichnet worden war, zerstörte sie. Dies blieb nicht seine einzige absonderliche Tat. Er unternahm Fußmärsche in die Umgebung und sammelte dabei wertlose Steine. Auch führte er einen ausgedehnten Briefwechsel mit unbekannten Adressaten in Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien sowie der Schweiz und tätigte undurchsichtige Bankgeschäfte. Ab 1896 gab Sonnier riesige Summen aus, insgesamt mehrere Millionen Francs bis zu seinem Tod im Jahr 1917. Einen Teil dieses Reichtums verwandte er zur Finanzierung löblicher Gemeindeprojekte. Andere Ausgaben dienten eher Don Quichotterien. So ließ Sonnier einen Turm errichten, La Tour Magdala. Er baute sich ein luxuriöses Landhaus, die Villa Betania, in das er aber nie einzog. Und die Kirche wurde nicht nur restauriert, sondern auch auf höchst bizarre Weise dekoriert. Über dem Türsturz ließ Sonnier eine lateinische Inschrift einmeißeln. Terribilis est locus iste. Dieser Ort ist schrecklich. Gleich hinter dem Portal wurde eine scheußliche Statue aufgestellt, eine Darstellung des Dämons Asmodi, Hüter der Geheimnisse, Wächter verborgener Schätze und, einer alten jüdischen Legende zufolge, der Erbauer des Tempels in Jerusalem. An den Kirchenwänden wurden bunte Tafeln angebracht, die den Kreuzweg wiedergaben. Doch jede einzelne Station war durch eine Widersprüchlichkeit oder eine Abweichung von der allgemein anerkannten Darstellungsweise gekennzeichnet. Auf Station 8 zum Beispiel ist ein Kind in ein bunt kariertes Plaid gehüllt. Und die Grablegung Christi zeigt im Hintergrund einen nächtlichen Himmel mit Vollmond. Beinahe scheint es, als ob Sonnier damit gewisse Hinweise hätte geben wollen. Aber worauf? Sonnier pflegte nun den Lebensstil eines mittelalterlichen Herrschers und zeigte sich freigebig. Er sammelte antike Skulpturen und bibliophile Bücher und lud seine Pfarrkinder zu üppigen Banketten ein. Er empfing eine Reihe angesehener Gäste wie Emma Calvé oder den französischen Kultusminister. Der vielleicht bedeutendste Besucher war Johann Salvator von Habsburg, ein Vetter des österreichischen Kaisers Franz Josef. Aus später veröffentlichten Bankberichten geht hervor, dass der Erzherzog eine beträchtliche Summe an den Pfarrer überwies. Anfangs drückten Sonniers Obere beide Augen zu. Ein neuer Bischof in Carcassonne versuchte jedoch, den Priester zur Ordnung zu rufen. Aber Sonnier verweigerte jegliche Angabe über die Herkunft seines Vermögens. Auch den vom Bischof angeordneten Transfer lehnte er ab. Daraufhin beschuldigte ihn der Bischof der Simonie und suspendierte ihn. Sonnier richtete nun seinerseits eine Beschwerde an den Heiligen Stuhl, der ihn freisprach und wieder einsetzte. Am 17. Januar 1917 erlitt der 57-jährige Pfarrer von Rennes-le-Château einen Herzinfarkt. Ein verdächtiges Datum dieser 17. Januar, denn auf dem Grabstein der Marquise d'Opoul de Blanchefort ist es ebenfalls genannt. Es ist auch der Gedenktag der heiligen Sulpice. Und ausgerechnet im Seminar an Saint-Sulpice hatte Sonnier dem Abbé Bier und Émile Ophée die Pergamente übergeben. Was aber den Herzanfall verdächtig erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass Sonnier sich noch 5 Tage zuvor bester Gesundheit erfreute. Dennoch bestellte Marie de Narnaud am 12. Januar 1917 einen Sarg für ihren Herrn. Aus einem Nachbardorf wurde ein Priester gerufen, um Saunier die letzte Beichte abzunehmen. Der Priester begab sich in das Zimmer des Kranken und verließ es kurz darauf wieder, sichtlich erschüttert. Er verweigerte Saunier die letzte Ölung. Am 22. Januar starb Saunier. Am Tag darauf wurde seine Leiche, in einem Lehnstuhl sitzend und in eine mit scharlachroten Troddeln besetzte Robe gehüllt, auf die Terrasse der Tour Magdala gestellt. Unter den Trauergästen gab es mehrere, die Troddeln vom Gewand des Toten abrupften. Eine Erklärung dafür hat bis heute niemand gefunden. In seinem letzten Willen hatte Saunier überraschenderweise angegeben, völlig mittellos zu sein. Offenbar hatte er schon zuvor Marie de Narnaud sein Vermögen überschrieben. Danach führte sie ein angenehmes Leben in der Villa Betania. 1946 aber gab es eine Währungsreform. Und beim Umtausch alter Francs mussten alle Bürger Rechenschaft über ihre Einkünfte ablegen. Marie war dazu nicht gewillt. Während der nächsten 7 Jahre lebte sie von dem Erlös, den ihr der Verkauf der Villa Betania eingebracht hatte. Dem Käufer versprach sie, ihm vor ihrem Tod ein Geheimnis anzuvertrauen, das ihn zu einem reichen und mächtigen Mann machen würde. Am 29. Januar 1953 erlitt Marie jedoch einen Schlaganfall und war bis zu ihrem Tode der Sprache nicht mehr mächtig. Sie starb, ohne ihr Geheimnis preisgegeben zu haben. Wir fragten uns, auf welche Weise konnte Saunier unvermittelt zu einem so großen Vermögen kommen? Wir begannen, die Erklärungen anderer unter die Lupe zu nehmen. Viele waren der Ansicht, Saunier hätte einen Schatz gehoben. Eine durchaus glaubhafte Annahme, da sich in der Geschichte dieser Region genügend Hinweise auf verstecktes Gold oder Edelsteine finden lassen. So betrachteten in vorgeschichtlicher Zeit keltische Stämme und nach ihnen die Römer die Gegend um Rhede, wie Rennes-le-Château damals hieß, als heilige Stätte. Im 6. Jahrhundert soll das Bergdorf eine Stadt mit 30.000 Einwohnern und vorübergehend sogar die nördliche Hauptstadt der Westgoten gewesen sein, die zu beiden Seiten der Pyrenäen ein eigenes Reich errichteten. Für weitere 500 Jahre blieb die Stadt Stammsitz der Grafen von Razès. Anfang des 13. Jahrhunderts fiel dann ein Kreuzfahrerheer im Languedoc ein, um die Katharer auszurotten. Auch Rennes-le-Château wurde dabei erobert. Und um 1360 dezimierte die Pest die Bevölkerung. Kurz darauf zerstörten katalanische Räuberbanden Rennes-le-Château. Viele dieser Ereignisse sind mit Berichten über sagenhafte Schätze verwoben. Von den Katharern sagte man, sie besäßen etwas ungeheuer Wertvolles. Manchen Legenden zufolge soll es sich um den Heiligen Gral gehandelt haben. Auch vom verschwundenen Schatz der Tempelritter war die Rede, deren Großmeister Bertrand de Blanchefort geheimnisvolle Grabungen in der Umgebung hatte durchführen lassen. Denkbar wäre auch, dass die Stadt einst als königliche Schatzkammer fungierte. Über einen Großteil des heutigen Frankreich herrschte vom 5. bis 8. Jahrhundert das Geschlecht der Merowinger, darunter König Dagobert II. Damals war Rennes-le-Château eine westgotische Bastion, und Dagobert selbst heiratete eine westgotische Prinzessin. Es gibt Dokumente, die von sagenhaften Reichtümern sprechen, die der Merowingerkönig bei Rennes-le-Château versteckt haben soll. Sollte Saunier eines dieser Depots entdeckt haben, dann wäre damit der Hinweis auf Dagobert in den Pergamenten entschlüsselt. Hinzu kommt der Schatz der Westgoten, den diese auf ihrem Zug durch Europa zusammengetragen hatten. Als sie Rom plünderten, gehörte zu dieser Beute wahrscheinlich auch der legendäre Schatz aus dem Tempel von Jerusalem, was die Verweise auf Sion unterstreichen würde. Die jüdischen Heiligtümer selbst waren nach Rom gelangt, nachdem im Jahre 70 die römischen Legionen Jerusalem erobert hatten. Somit könnte Saunier einen Schatz entdeckt haben, der im Laufe der Jahrhunderte seine Besitzer gewechselt hatte. Vom Tempel in Jerusalem über die Römer und Westgoten bis zu den Katharern und Tempelrittern. Damit wäre das Rätsel gelöst, wieso der Schatz sowohl Dagobert II. Als auch Sion gehörte. Gleichzeitig aber war uns klar, dass Saunier darüber hinaus ein Geheimnis entdeckt hatte. Ein umstrittenes historisches Geheimnis von unabsehbarer Tragweite. Rührte sein Reichtum eventuell daher, dass er sich sein Schweigen bezahlen ließ? Wie bereits erwähnt, erhielt Saunier von Johann Salvator von Habsburg bedeutende finanzielle Zuwendungen. Indes schien das Geheimnis des Priesters mehr religiöser denn politischer Natur gewesen zu sein. Ist es denkbar, dass er den Vatikan erpresste? Und könnte er dabei von Persönlichkeiten unterstützt worden sein, denen die Kirche nichts anhaben konnte, etwa dem Kultusminister oder den Habsburgern? Nachdem die erste unserer Sendungen über Saunier ausgestrahlt worden war, schrieb uns ein pensionierter anglikanischer Priester, der Schatz hätte nichts mit Gold oder Edelsteinen zu tun. Er bestünde vielmehr aus dem unwiderlegbaren Beweis, dass die Kreuzigung eine arglistige Täuschung gewesen sei und Jesus mindestens bis zum Jahre 45 gelebt habe. Wir fuhren zu dem Priester hin und versuchten, ihn zu interviewen. Dabei gab er sich sehr zurückhaltend, ja, er schien zu bedauern, uns überhaupt geschrieben zu haben. Er sagte nur, seine Kenntnis von der Tatsache eines unwiderlegbaren Beweises stamme von einem Amtsbruder, dem Kanonikus Alfred Leslie Lilly. Wir erfuhren, dass Lilly in Paris gearbeitet und sich mit Emile Auffay angefreundet hatte. Wenn es also eine Verbindung zwischen Lilly und Auffay gab, dann konnten wir über die Aussagen des Geistlichen, so absurd sie auch klingen mochten, nicht ohne weiteres hinweggehen. Auf ein Geheimnis ähnlicher Reichweite stießen wir, als wir uns mit dem Leben von Nicolas Poussin beschäftigten. 1656 besuchte Abbé Louis Fouquet den Maler in Rom. Der Geistliche berichtete in einem Brief an seinen Bruder Nicolas Fouquet, den Oberintendanten der Finanzen Ludwigs des 14., von der Begegnung. Darin heißt es, wir sprachen über gewisse Dinge, die dir durch Vermittlung von Monsieur Poussin Vorteile verschaffen werden, die ihm abzuringen selbst Königen schwerfallen würde und die, wie er sagte, möglicherweise auch in kommenden Jahrhunderten niemand sonst je wieder entdecken wird. Kein Historiker war jemals imstande, diesen Brief hinreichend zu erklären. Einige Jahre später wurde Nicolas Fouquet zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ludwig XIV. Ließ seine Korrespondenz konfiszieren und studierte sie persönlich. Auch setzte der König alle Hebel in Bewegung, um das Original von Poussins Gemälde »Die Hirten in Arkadien« in seinen Besitz zu bringen. Nachdem ihm dies 1685 endlich gelungen war, hielt er es in seinen Privatgemächern in Versailles unter Verschluss. Poussins Gemälde macht einen unschuldigen Eindruck. Im Vordergrund stehen drei Hirten und eine Hirtin um ein antikes Grabmal mit der Inschrift »Et in Arcadia ego«. Den Hintergrund bildet eine Gebirgslandschaft, die nach Ansicht von Poussin-Experten fiktiv ist. Zu Beginn der 70er Jahre fand man jedoch ein Grabmal, das mit dem auf dem Gemälde abgebildeten völlig übereinstimmt. Und gleiches gilt für den Hintergrund. Dieses Grabmal befindet sich etwa 10 Kilometer von Rennes-le-Château und 5 von Schloss Blanchefort entfernt. Mit großer Wahrscheinlichkeit existierte das Grabmal schon zu Poussins Zeiten und sein Gemälde Hirten in Arkadien stellt eine getreue Wiedergabe des Standortes dar. Sollte je eine Inschrift auf dem Grabmal angebracht worden sein, so ist sie längst verwittert. Die Inschrift bei Poussin ist ihrer Aussage nach konventionell elegischer Natur. Selbst in Arkadien, dem idyllischen Paradies des klassischen Mythos, wirft der Tod seinen düsteren Schatten voraus. Merkwürdigerweise fehlt in dieser Inschrift das Verb. Wörtlich übersetzt lautet sie, auch ich in Arkadien. Warum fehlt das Verb? Handelte es sich bei Et in Arcadia ego etwa um ein Anagramm? Hatte man auf das Verb verzichtet, damit die Inschrift nur eine ganz bestimmte Anzahl von Buchstaben enthielt? Dass die Katharer, die auch Albigenser genannt wurden, etwas mit dem Geheimnis um Rennes-le-Château zu tun hatten, wurde uns auch bald bewusst. Saunier wird wohl die Legenden über die Katharer gekannt haben, in denen diese mit dem Heiligen Gral in Verbindung gebracht werden. Hinzu kam, dass im Jahre 1890 Jules Doinel Bibliothekar in Carcassonne wurde und eine neokatharische Kirche ins Leben rief. Doinel wurde 1898 zum Sekretär eines Kulturvereins gewählt, der Gesellschaft der schönen Künste von Carcassonne. Ihr gehörten einige von Sauniers Amtsbrüdern an, darunter sein bester Freund, Abbé Henri Boudet. Zu Doinels Freundeskreis zählte auch Emma Calvé, sodass Doinel und Saunier wahrscheinlich miteinander bekannt waren. Noch ein weiterer Grund spricht dafür, die Katharer mit dem Geheimnis von Rennes-le-Château in Verbindung zu bringen. Auf einem der von Saunier entdeckten Pergamente heben sich 8 kleine Buchstaben deutlich von den anderen ab. Hintereinander gelesen ergeben sie 2 Worte, Rex Mundi. Somit hielten wir es für angebracht, uns mit der Geschichte der Katharer und den Albigenserkriegen zu beschäftigen. Im Jahre 1209 fiel ein französisches Heer im Languedoc ein. Dörfer und Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht und ein Großteil der Bevölkerung getötet. Allein in der Stadt Béziers wurden 15.000 Männer, Frauen und Kinder niedergemetzelt. Ein Offizier, der den Vertreter des Papstes fragte, wie er denn Ketzer und Rechtgläubige voneinander unterscheiden könne, erhielt zur Antwort: Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen. Später fielen große Städte wie Perpignan, Narbonne, Carcassonne und Toulouse. Und wo immer die Sieger hinkamen, hinterließen sie eine blutige Spur. Die Albigenserkriege, zu denen Papst Innozenz III. Aufgerufen hatte, dauerten rund 20 Jahre. Ebenso wie die Kreuzfahrer im Heiligen Land hefteten auch die Teilnehmer an diesem Kreuzzug rote Kreuze an ihre Gewänder. Nach Beendigung der Kämpfe war das Languedoc nicht mehr wiederzuerkennen. Worin lagen die Ursachen für diese Grausamkeit und Zerstörungswut? Zu Beginn des 13. Jahrhunderts gehörte dieses Gebiet offiziell nicht zu Frankreich. Es war eine unabhängige Grafschaft, deren Sprache, Kultur und politische Einrichtungen weniger mit dem Norden gemein hatten als mit den spanischen Königreichen Aragon und Kastilien. Das Land wurde von wenigen adligen Familien regiert, deren bedeutendste die Grafen von Toulouse und das Haus Trencavel waren. In ihr herrschte eine überaus fortschrittliche Kultur, die, Byzanz ausgenommen, in der damaligen christlichen Welt ihresgleichen nicht hatte. Im Gegensatz zu Nordeuropa stand die Gelehrsamkeit hier in hohem Ansehen. Dichtung und Minnesang wurden gepflegt und Philosophie, Griechisch, Arabisch sowie Hebräisch mit Begeisterung studiert. In Lunel und Narbonne existierten sogar Kabbala-Schulen. Selbst der Adel war literarisch gebildet, zu einer Zeit, da die meisten Adligen des Nordens nicht einmal ihren Namen schreiben konnten. Auch herrschte im Languedoc eine gewisse religiöse Toleranz. Gleichzeitig erfuhr die katholische Kirche nur eine geringe Wertschätzung, vor allem wegen der Korruptheit ihrer Kleriker. Und so blühte dort die größte Häresie der mittelalterlichen Christenheit. Sie stellte, obwohl die Katharer grundsätzlich der Gewalt abgeschworen hatten, eine ernsthafte Bedrohung für die römische Amtskirche dar. Um 1200 bestand die reale Möglichkeit, den Katholizismus im Languedoc aus seiner Vormachtstellung zu verdrängen. Und nicht nur dort. Schon griffen diese Lehren auf andere Teile Europas über. Ein Konzil, das 1165 in Albi stattfand, verurteilte sie. Da diese Stadt zugleich das Zentrum ihrer Bewegung war, wurden ihre Anhänger auch Albigenser genannt. Die Begriffe Albigenser und Katharer bezogen sich nicht auf eine einheitlich strukturierte Kirche, sondern auf eine Fülle unterschiedlicher Sekten. Diese mochten zwar durch gewisse Prinzipien miteinander verbunden sein, im Detail unterschieden sie sich jedoch sehr. Im Allgemeinen bekannten sich die Katharer zur Wiedergeburt und der Gleichrangigkeit des männlichen und weiblichen Prinzips in der Religion. Folglich gab es unter den katharischen Predigern den sogenannten Parfait, Vollkommenen, sowohl Männer als auch Frauen. Sie distanzierten sich von Rom und machten jeder kirchlichen Hierarchie den Anspruch streitig, als Mittlerin zwischen Gott und Menschen zu wirken. Anstelle eines Glaubens aus zweiter Hand beharrten die Katharer auf unmittelbarer Erkenntnis. Diese religiöse und mystische Erfahrung wollten sie ohne fremde Hilfe in sich aufnehmen. Nach dem griechischen Wort für Erkennen wurde dieses Erleben Gnosis genannt. Auch waren die Katharer strenge Dualisten. Nach ihrer Auffassung wurde in der Schöpfung ein immerwährender Kampf zwischen zwei Prinzipien ausgetragen: Licht und Finsternis, Geist und Materie, Gut und Böse. Der Katholizismus postuliert das Vorhandensein eines höchsten Gottes, dessen Gegner, der Teufel, ihm letztendlich untergeordnet ist. Die Katharer hingegen erkannten die Existenz von zwei ebenbürtigen Gottheiten an. Der eine dieser beiden, der Gute, besaß keinen Leib, sondern war ein rein geistiges Wesen oder Prinzip, frei von jedem irdischen Makel. Er war der Gott der Liebe, Amor. Liebe und Macht aber ließen sich nicht miteinander vereinen. Die stoffliche Schöpfung galt den Katharern als Ausfluss dieser Macht und war deshalb von Grund auf böse. Kurzum, sie betrachteten das Universum als das Werk eines Gottes des Bösen, den sie Rex Mundi, König der Welt, nannten. Einen Fall von schwerer Ketzerei sah die katholische Kirche darin, dass die Katharer die Schöpfung, um deren Willen Christus gestorben war, als abgrundtief schlecht bezeichneten. Die schwerwiegendste Häresie bildete jedoch ihre Einstellung zu Christus. Da ihnen alle Materie als böse galt, leugneten die Katharer, dass Jesus Menschengestalt angenommen habe und dennoch Gottes Sohn gewesen sei. In gewissen Katharerkreisen wurde er als völlig körperlos angesehen und konnte daher unmöglich gekreuzigt worden sein. Die Mehrheit der Katharer aber sah in ihm nur einen Propheten, einen Sterblichen, der um des Prinzips der Liebe willen am Kreuz gestorben war. Somit stellte die Kreuzigung nichts Übernatürliches dar, falls sie überhaupt irgendeine Bedeutung hatte. In den Augen vieler Katharer war das Kreuz ein Sinnbild des Rex Mundi. Ein sterblicher Jesus hingegen konnte nur als ein Prophet Amors gedacht werden. Die verschwenderisch lebende Kirche Roms erschien den Katharern als die sichtbare Manifestation der Oberherrschaft des Rex Mundi auf Erden. Darum weigerten sie sich nicht nur, das Kreuz anzubeten, sondern verwarfen auch Sakramente wie die Taufe oder die Kommunion. Zwar gab es eine Art Sakrament, das Consolamentum, das zur Keuschheit verpflichtete, aber abgesehen von den Parfait wurde es erst auf dem Totenbett gespendet. So wurde im Allgemeinen Sexualität geduldet, wenn auch nicht ausdrücklich gut geheißen. Und aufgrund ihrer Abneigung gegen Kirchengebäude hielten die Katharer ihre Andachten entweder unter freiem Himmel oder in sonst zur Verfügung stehenden Räumen ab. Heutzutage ist es unter Intellektuellen Mode geworden, in den Katharern eine Vereinigung von aufgeklärten Mystikern zu sehen, die ein großes kosmisches Geheimnis miteinander teilten. In Wirklichkeit waren die meisten von ihnen ganz normale Menschen. Auch viele Adlige fühlten sich vom katharischen Glauben angesprochen und wurden Parfait. Der Heilige Stuhl war ob dieser Entwicklung zutiefst beunruhigt. Ebenso war ihm nicht entgangen, wie begehrlich der nordfranzösische Adel auf den reichen Süden blickte und somit die Sturmtruppen der Kirche bilden konnte. Ein Kriegsvorwand bot sich, als 1208 einer der päpstlichen Legaten im Languedoc ermordet wurde. Rom machte die Katharer dafür verantwortlich, obwohl sie nichts damit zu tun hatten. Unverzüglich rief Papst Innozenz III. Zu einem Kreuzzug gegen die Ketzer auf. Mit den militärischen Operationen betraute man Simon de Montfort, der 1218 bei der Belagerung von Toulouse fiel. Doch erst 1244 kapitulierte die letzte bedeutende Katharerburg, die Bergfestung auf dem Mont Ségur. Selbst dann noch gab es kleine Enklaven von Heretikern, die teilweise in Höhlen lebten. Außerdem lassen sich bei vielen anderen ketzerischen Bewegungen in Europa, wie bei den Waldensern und den Hussiten, Spuren katharischen Gedankenguts feststellen. Bei unseren Recherchen zu den Katharern kamen wir zu der Erkenntnis, dass ihr Gedankengut sich beinahe ohne Unterbrechung auf Häresien zurückführen lässt, die schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung in Frankreich Fuß gefasst hatten. Des Weiteren stießen wir auf einige Rätsel. So berichtet der Chronist und Ratgeber König Ludwigs IX. Von Frankreich, Jean de Joinville, im 13. Jahrhundert: Der König erzählte mir einmal, dass einige Albigenser den Grafen von Montfort aufgefordert hätten, mit ihnen zu kommen und den Leib unseres Herrn zu betrachten, der in den Händen ihres Priesters zu Fleisch und Blut geworden sei. Montfort, heißt es weiter, habe es vorgezogen, sich dem Dogma der Heiligen Kirche zu unterwerfen. Weitere Erklärungen für diesen Vorgang gibt es nicht. Aber wie sollte der Leib unseres Herrn zu Fleisch und Blut werden? Worum immer es auch ging, die Einladung erscheint uns beunruhigend wörtlich gemeint. Ein weiteres Geheimnis liegt über dem legendären Katharerschatz, über den schon während der Albigenserkriege Gerüchte kursierten. Er sollte mehr als nur materielle Reichtümer umfassen, und man vermutete ihn auf dem Mont Ségur. Nachdem dieser gefallen war, wurde jedoch nichts von Bedeutung gefunden. Aber während der Belagerung, an der mehr als 10.000 Mann teilnahmen, trugen sich merkwürdige Dinge zu. So versuchte man, den ganzen Berg zu umzingeln und die Verteidiger auszuhungern. Doch trotz der Übermacht gelang es nicht, den Ring vollkommen zu schließen. Immer wieder gelangten Nachschub und Proviant in die Festung. Auch in umgekehrter Richtung nutzten die Katharer diese Lücken. Im Januar 1244 entflohen zwei Parfait und brachten glaubwürdigen Berichten zufolge den materiellen Schatz der Katharer in Sicherheit. Sie versteckten ihn in einer Burg, doch dann verschwand er und niemand hat je wieder davon gehört. Am 1. März schließlich kapitulierte der Mont Ségur. Der Besatzung stellte man überraschenderweise milde Bedingungen. Den Kämpfern wurde für alle begangenen Verbrechen Generalpardon sowie freier Abzug unter Mitnahme ihrer Besitztümer gewährt. Und selbst die Parfait sollten freigelassen werden, wenn sie ihrem Ketzerglauben abschworen. Die Besiegten erbaten nun einen zweiwöchigen Waffenstillstand, dem auch zugestimmt wurde. Soweit bekannt, entschieden sich alle Parfait für den Märtyrertod. Außerdem ließen sich mehr als 20 Mitglieder der Besatzung das Consolamentum erteilen und zu Parfait ernennen. Trotz der Gewissheit, damit ihr eigenes Todesurteil unterschrieben zu haben. Am 16. März wurden mehr als 200 Parfait am Fuß der Burg verbrannt. In der Nacht zuvor aber unternahmen 4 Parfait, unter Führung eines Fünften, einen waghalsigen Fluchtversuch, und zwar mit Wissen der Eingeschlossenen. An Seilen ließen sie sich den westlichen Steilhang hinabgleiten. Zu welchem Zweck unternahmen sie eine so gefährliche Flucht, die zudem das Leben sämtlicher Festungsbewohner aufs Spiel setzte? Schließlich hätten die 5 schon am folgenden Tag den Montségur frei verlassen können. Der Überlieferung zufolge hatten sie den legendären Schatz der Katharer bei sich. Der materielle Schatz aber war bekanntlich schon im Januar herausgeschmuggelt worden. Was könnte ihnen so wichtig gewesen sein? Vielleicht Geheimschriften oder Reliquien? Dinge jedenfalls, die dem Feind nicht in die Hände fallen durften. Wenn die Katharer diesem Schatz aber so eine große Bedeutung beimaßen, warum war er nicht schon zusammen mit den Wertgegenständen fortgebracht worden? Eine Antwort darauf gab uns der Waffenstillstand, den die Verteidiger sich erbeten hatten. Allem Anschein nach diente dieser Aufschub dazu, Zeit zu gewinnen. Und zwar bis zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, die für die Katharer wohl eine gewisse rituelle Bedeutung hatte. Auch wissen wir, dass am 14. März ein Fest gefeiert wurde. Um diesen Aufschub wurde also nur nachgesucht, damit dieses Fest gefeiert werden konnte. Auf die Söldner machte es offenbar einen so großen Eindruck, dass etliche von ihnen zum Katharer-Glauben übertraten, obgleich sie damit den eigenen Tod wählten. Könnte dieses Fest den Schlüssel zu dem enthalten, was dann vom Montségur fortgeschafft wurde? Ist in dem Herausgeschmuggelten der Grund dafür zu sehen, dass sich mehr als 20 Menschen zu Parfait ernennen ließen? Eine positive Antwort auf all diese Fragen würde erklären, warum der immaterielle Schatz nicht vor dem 16. März weggebracht wurde. Einerseits benötigte man ihn für die Feierlichkeiten am 14. März, andererseits musste er vor den Angreifern noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Unwillkürlich fielen uns nun jene Legenden über die Katharer und den Heiligen Gral ein. Es gibt Autoren, die behaupten, in Grals Dichtungen jener Zeit sei katharisches Gedankengut mit zentralen Aussagen des orthodoxen Christentums verschmolzen worden. Auch wetterten Kleriker im Verlauf der Albigenserkriege gegen die Gralslegenden und erklärten sie für verderblich, wenn nicht gar ketzerisch. Und es gibt Passagen in Grals Dichtungen, die eindeutig von dualistischen Vorstellungen inspiriert sind, also von katharischen. In Wolfram von Eschenbachs Parzival heißt es, dass die Gralsburg in den Pyrenäen gelegen habe und Munsalveske, Monsalvatsch, genannt worden sei. Eine germanisierende Umschreibung des katharischen Begriffs Monsalva. In einem anderen Epos von Wolfram heißt der Gralsherr Perilla. Interessanterweise hieß der Herr von Montségur Raymond de Perey. Und zeitgenössische Dokumente verwenden die latinisierte Form Perilla. Waren die Grals eben mit dem Katharerschatz und Sunyas Fund in Verbindung zu bringen? Wie dem auch sei, irgendwo musste der Schatz geblieben sein. Rennes-le-Château liegt nur einen halben Tagesritt vom Montségur entfernt. Das Fluchtgut hätte also ohne weiteres dorthin oder in eine der zahlreichen Berghöhlen der Umgebung gebracht werden können. Und wenn es sich bei Sunyas Entdeckung um dieses Geheimnis gehandelt haben sollte, so würde das viel erklären. Das Wort Schatz schien sowohl für die Katharer als auch für Sonnier eine zweite Bedeutung zu haben, hinter der sich ein bestimmtes Wissen verbarg. Die unerschütterliche Glaubenstreue der Katharer und ihre Antipathie gegen Rom brachten uns auf die Frage, ob ein solches Wissen zum Christentum in Beziehung stünde. Der anglikanische Geistliche, der uns geschrieben hatte, hatte von einem unwiderlegbaren Beweis gesprochen. War den Katharern dieser Beweis eventuell bekannt? Zu diesem Zeitpunkt konnten wir nur müßige Spekulationen hierüber anstellen. Daher wandten wir uns einem weiteren Thema zu, auf das wir gestoßen waren: den Tempelrittern. Unsere Recherchen über sie führten zu ersten konkreten Ergebnissen. Und das Geheimnis begann weit größere Ausmaße anzunehmen, als wir es je für möglich gehalten hätten. Einst hatten die Tempelritter in den Kreuzzügen eine wichtige Rolle gespielt. Als aber der Orden 200 Jahre nach seiner Gründung aufgelöst wurde, warf man den Streitern für Christus vor, den Gottessohn geleugnet zu haben. Ein schwer verständliches Faktum, das noch der Aufklärung bedarf. Einige Autoren des 19. Jahrhunderts schildern sie als Teufelsanbeter, die abscheulich obszöne und ketzerische Rituale zelebrieren. Die jüngere Forschung neigt eher dazu, in den Tempelrittern Opfer der politischen Winkelzüge von Kirche und Staat zu sehen. Wieder andere Autoren, besonders jene, die den Freimaurern nahestehen, betrachten die Templer als mysteriöse Wahrer eines die Grenzen des Christentums überschreitenden Geheimwissens. Wer oder was waren also die Tempelritter wirklich? Der erste Bericht über die Templer stammt von dem Geschichtsschreiber Wilhelm von Tyrus, dessen Werk zwischen 1169 und 1184 entstand. Als er mit seiner Niederschrift begann, existierte der Templerorden bereits seit einem halben Jahrhundert. Wilhelm berichtet also über Ereignisse, von denen er nur aus zweiter oder dritter Hand erfahren hatte. Insgesamt entbehrt seine Arbeit nachprüfbarer Angaben, aus denen man ein scharf umrissenes Bild jener Zeit gewinnen könnte. Gewiss, seine Chroniken sind in vielerlei Hinsicht nützlich. Ihre Aussagen als in jedem Fall unanfechtbar zu betrachten, wäre jedoch ein Fehler. Selbst seine Datierungen sind einigermaßen wirr und zuweilen nachweislich falsch, wie der bedeutende Historiker Sir Stephen Runciman betont. Gleichwohl basieren alle späteren Berichte über die Tempelritter auf Wilhelms Werk. Demzufolge wurde die arme Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel 1118-19 von Hugo de Payon gegründet, einem Edelmann aus der Champagne, der eines Tages in Begleitung von 8 Kameraden im Palast Balduins I. des Königs von Jerusalem erschien. Das erklärte Ziel der Templer, so Wilhelm von Tyrus, bestand darin, für die Sicherheit von Straßen und Wegen zu sorgen, ganz besonders aber für den Schutz der Pilger. Dem König erschien dieses Vorhaben so verdienstvoll, dass er den Rittern einen ganzen Flügel seines Palastes zur Verfügung stellte. Nach einer alten Überlieferung war ihre Unterkunft auf den Grundmauern des Salomonischen Tempels erbaut worden, woraus der neue Orden seinen Namen ableitete. 9 Jahre lang sollen die neuen Ritter keine neuen Anwärter in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben. Angeblich lebten sie in völliger Armut, doch das ist sehr zu bezweifeln. Mehr als verwunderlich ist die Tatsache, dass ein vom König bestellter Chronist namens Fulché de Chartres, der die Ereignisse jener Jahre aufzeichnete, in die die Gründung des Ordens fiel, Hugo de Payon und seine Ritter mit keinem Wort erwähnt. Auch Belege für den Einsatz des Templerordens zum Schutz der Pilger existieren nicht, und man fragt sich unwillkürlich, wie eine Gruppe von 9 Männern eine solch umfangreiche Aufgabe hätte bewältigen sollen. Binnen kurzer Zeit drang jedoch die Kunde von den Tempelrittern bis nach Europa vor, wo ihr Ansehen zunehmend stieg. 1127 kehrten fast alle 9 Ritter nach Europa zurück, wo ihnen ein triumphaler Empfang bereitet wurde. 1128 wurde eine Synode nach Troyes an den Hof des Grafen von der Champagne, dem Lehnsherrn Hugo de Payens, einberufen. Auf Betreiben des heiligen Bernard de Clairvaux wurde der Templerorden auf dieser Synode offiziell bestätigt und Hugo de Payon der Titel eines Großmeisters verliehen. Er sollte mit seinen Gefolgsleuten einen geistlichen Ritterorden bilden, der die strenge Disziplin des Klosters mit an Fanatismus grenzendem kämpferischen Einsatz verband. Eine Militia Christi, wie man sie damals nannte. Die Tempelritter mussten Armut, Keuschheit und Gehorsam geloben. Über einem weißen Habit trugen sie weiße Mäntel, Symbol für ein reines Leben. In Gefangenschaft geratene Templer durften weder um Gnade bitten noch sich freikaufen lassen. Ihr Auftrag lautete, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. 1139 erließ Papst Innozenz II. Eine Bulle, die bestimmte, dass die Tempelritter keiner weltlichen oder kirchlichen Macht außer dem Papst Gehorsam schuldeten. Dem Orden wurde damit absolute Sicherheit vor jedweder Einmischung von Seiten politischer oder kirchlicher Würdenträger garantiert. Das enthob ihn jeglicher regionaler Eingrenzung bzw. Kontrolle und machte ihn zum Herrn über ein autonomes, internationales Reich. Nach der Synode von Troyes expandierte der Orden außerordentlich stark und schnell. Viele Adlige aus ganz Europa traten dem Orden bei und ihm flossen reiche Schenkungen an Geld und Gütern zu. Hugo de Payon verschrieb dem Orden seinen gesamten Besitz, eine Handlung, zu der jeder neu in den Orden Eingetretene verpflichtet war. Schon bald besaß der Orden ausgedehnte Ländereien überall in der christlichen Welt. Entgegen dem Armutsgebot häufte er Unmengen von Reichtümern an. Allerdings war es ihm verboten, über das Vermögen zu verfügen. Im Jahre 1146 übernahmen die Tempelritter das achtspitzige rote Kreuz, das Tatzenkreuz. Mit diesem Zeichen auf ihren Mänteln folgten sie König Ludwig VII. Von Frankreich zum zweiten Kreuzzug, in dessen Verlauf sie sich ihren Ruf als fanatische Kämpfer von tollkühnem Mut, aber auch von unbeschreiblicher Überheblichkeit erwarben. Im Laufe des folgenden Jahrhunderts wurden die Tempelritter zu einer einflussreichen Macht von internationalem Rang. In ganz Europa und im Heiligen Land wirkten sie als Diplomaten auf höchster Ebene und als Mittler zwischen Fürsten und Monarchen. Auch mit der islamischen Welt wurden enge Verbindungen geknüpft. Sogar zu den Assassinen, jener für ihren Fanatismus bekannten Sekte. Auf nahezu allen politischen Ebenen traten die Tempelherren als Schiedsrichter bei Streitigkeiten auf. Selbst Könige erkannten ihre Autorität an. Die Tempelritter verliehen auch enorme Geldsummen an Monarchen und wurden so die Bankiers sämtlicher europäischer Königshäuser, ja sogar einiger muslimischer Potentaten. Ihre Ordensniederlassungen in Europa und im Nahen Osten nahmen außerdem, gegen eine geringe Gebühr, Geldüberweisungen für Kaufleute vor. Auf diese Weise wurden die Tempelherren die wichtigsten Geldwechsler ihrer Epoche. Außerdem hat der Orden wahrscheinlich den Scheck, so wie wir ihn heute kennen, eingeführt. Durch seine Kontakte zur islamischen und jüdischen Kultur entwickelte sich der Orden auch zu einem Umschlagplatz für neue Gedanken und Wissenschaften. Er förderte die Entwicklung des Vermessungswesens, der Kartografie, des Straßenbaus und der Schifffahrt. Er besaß eigene Häfen, Werften und Schiffe, die zu den ersten gehörten, die mit Magnetkompassen ausgerüstet waren. Der Orden unterhielt zudem Krankenhäuser mit eigenen Ärzten und Chirurgen, die sich die modernen Prinzipien der Hygiene zur Richtschnur machten und in vielen Bereichen ihrer Zeit weit voraus waren. So wurden die Templer immer reicher und mächtiger, aber auch immer hochmütiger, brutaler und korrupter. Während es die Tempelritter in Europa zu Wohlstand und trauriger Berühmtheit brachten, verschlechterte sich die Lage im Heiligen Land zusehends. Im Juli 1187 führte Gerhard von Riedefort, der Großmeister des Templerordens, das christliche Heer überstürzt in eine Schlacht, die mit der katastrophalen Niederlage bei Hattin endete. 2 Monate später befand sich Jerusalem wieder in den Händen der Sarazenen. Im folgenden Jahrhundert wurde die Lage immer aussichtsloser und 1291 fiel auch diese letzte Festung der Christen im Heiligen Land. Zwar errichteten die Tempelritter auf Zypern einen neuen Hauptsitz, doch der Verlust des Heiligen Landes hatte sie praktisch ihrer raison d'être beraubt. Immer stärker wurde nun der Wunsch nach einem eigenen Staat in Europa. Wie der Deutsche Orden, der sich von Pommern bis zum finnischen Meerbusen einen eigenen Staat geschaffen hatte, wollten die Tempelritter die uneingeschränkte Autorität über ein Land besitzen. Der Wildnis Osteuropas konnten sie jedoch nichts abgewinnen und träumten von einer Staatsgründung im Languedoc. Zu den dortigen Katharern hatten die Tempelritter von jeher recht enge Beziehungen. Viele Landbesitzer, die Katharer waren oder mit diesen sympathisierten, hatten dem Orden Ländereien geschenkt. Und Bertrand de Blanchefort, der 4. Großmeister des Ordens, entstammte einem katharischen Elternhaus. Mitglieder seiner Familie kämpften 40 Jahre nach seinem Tod gegen die Invasoren aus dem Norden. In den Albigenserkriegen verhielt sich der Templerorden nach außen hin neutral. Doch machte der seinerzeit amtierende Großmeister des Ordens keinen Hehl daraus, dass ein richtiger Kreuzzug nur gegen die Sarazenen geführt werden könne. Außerdem gewährten die Templer vielen katharischen Flüchtlingen Asyl. Gelegentlich dürften sie sogar für die Vertriebenen zu den Waffen gegriffen haben. Die Mitgliederliste des Templerordens zu Beginn der Albigenserkriege zeigt einen beträchtlichen Zustrom von Katharern bis in die höchsten Ränge des Ordens hinein. Im Languedoc gab es unter den höher gestellten Tempelrittern mehr Katharer als Katholiken, sodass sich der Orden in dieser Region auf eine stabile Basis stützen konnte. Aufgrund ihrer Kontakte zum islamischen und jüdischen Kulturkreis hatten die Tempelritter Gedankengut in sich aufgenommen, das der katholischen Kirche mehr als fremd war. Auch kam es öfters vor, dass Tempelherren arabische Sekretäre bei sich beschäftigten, deren Sprache sie fließend beherrschten. Die finanziellen und wissenschaftlichen Interessen des Ordens schufen Verbindungen zu jüdischen Gemeinden. Ihre kulturelle Toleranz und intellektuelle Neugierde ließen die Templer Positionen einnehmen, die die römische Kurie niemals gebilligt hätte. Zudem brachten sie die neuen katharischen Ordensbrüder mit den Ideen des gnostischen Dualismus in Berührung, falls ihnen diese überhaupt jemals fremd gewesen sein sollten. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts reifte in König Philipp IV., dem Schönen, der Plan heran, Frankreich von den Templern zu säubern. Er schuldete ihnen Geld und neidete ihnen ihren Reichtum. Auch war sein Gesuch um Aufnahme in den Orden abschlägig beschieden worden, was er als tiefe Schmach empfand. All das und die beunruhigende Aussicht auf einen Templerstaat im Staate veranlassten Philipp IV. Zum Handeln. Der Vorwurf der Ketzerei bot einen willkommenen Vorwand. Als erstes musste Philipp den Papst für seine Pläne gewinnen. 1305 war es ihm gelungen, die Wahl seines Kandidaten, des Erzbischofs von Bordeaux, auf den Stuhl Petri durchzusetzen. Papst Clemens V. war dem König zu Dank verpflichtet und konnte dessen Forderungen kaum zurückweisen, die darin gipfelten, den Templerorden zu verurteilen und aufzulösen. Philipp plante das weitere Vorgehen äußerst sorgfältig. Er ließ eine Liste von Anschuldigungen zusammenstellen, die von seinen Spionen und einem übergelaufenen Tempelritter stammten. Der König sandte dann versiegelte Befehle an seine Seneschalle im ganzen Land. Die Siegel mussten überall gleichzeitig zu einer festgesetzten Stunde erbrochen und die Befehle unverzüglich ausgeführt werden. Im Morgengrauen des 13. Oktober 1307 waren alle Tempelritter in Frankreich zu verhaften und ihre Güter zu beschlagnahmen. Trotz des Überraschungskuhs verfehlte Philipp sein Hauptziel. Das immense Vermögen des Ordens entging seinem Zugriff. Was aus dem sagenhaften Schatz der Templer wurde, ist bis heute ein Geheimnis geblieben. So ist zu bezweifeln, dass Philipps Vorgehen wirklich so überraschend kam. Manches deutet darauf hin, dass die Templer eine Warnung erhalten hatten. Kurz vor dem Verhaftungstermin ließ der Großmeister Jacques de Molay viele Dokumente des Ordens verbrennen. Und einem Ritter, der einige Tage vorher aus dem Orden ausschied, pflichtete der Schatzmeister bei, er habe eine kluge Entscheidung getroffen, denn eine Katastrophe stünde unmittelbar bevor. An alle Ordenshäuser in Frankreich ging ein Rundschreiben, in dem daran erinnert wurde, keinerlei Informationen über die Rituale des Ordens preiszugeben. Außerdem liegen unbezweifelbare Beweise dafür vor, dass eine Gruppe von Rittern um den Schatzmeister systematisch ihre Flucht vorbereitete. Daher überrascht es nicht weiter, dass der Templerschatz verschwand. Die gefangenen Templer wurden vor Gericht gestellt, viele auch gefoltert. Dabei wurden merkwürdige Geständnisse zutage gefördert und noch seltsamere Beschuldigungen erhoben. Man warf ihnen vor, sie hätten einen Teufel namens Baphomet verehrt. Bei ihren Treffen hätten sie sich vor einem bärtigen Männerkopf zu Boden geworfen, der zu ihnen gesprochen und ihnen okkulte Kräfte verliehen habe. Noch dubioseren Anschuldigungen zufolge hätten die Templer Kinder ermordet, Frauen zu Abtreibungen veranlasst, neue Ordensmitglieder in unzüchtiger Weise geküsst und homosexuelle Beziehungen unterhalten. Schließlich beschuldigte man diese Streiter Christi, sie hätten Christus geleugnet und das Kreuz mit Füßen getreten sowie bespuckt. Viele der Tempelritter wurden verbrannt, andere eingekerkert. Auf Drängen des Königs löste der Papst den Orden im Jahre 1312 auf, ohne dass je seine Schuld bewiesen worden wäre. In Frankreich dauerten die Prozesse noch weitere 2 Jahre an. Im März 1314 wurden schließlich Jacques de Molay, der Großmeister, und Geoffroy de Charnay, Großpräzeptor der Normandie, bei lebendigem Leibe geröstet. Damit schienen die Templer von der Bühne der Geschichte abgetreten zu sein. Dennoch hörte der Orden nicht auf zu existieren. Philipp IV. Hatte zwar alles versucht, auch auf andere Herrscher dahingehend einzuwirken, dass sie die Tempelritter ausrotteten, doch seine Bemühungen zeitigten nur wenig Erfolg. In England zum Beispiel wurden nur wenige Templer verhaftet und sie erhielten zumeist milde Strafen. In Schottland wurde die päpstliche Auflösungsverfügung des Templerordens nie verkündet und der Orden dort folglich auch nie aufgelöst. Gerüchte, nach denen er dort noch weitere 400 Jahre existiert haben soll, sind nicht ganz von der Hand zu weisen. In Lothringen wurden nur einige Templer vor Gericht gestellt und freigesprochen. Die meisten folgten dem Rat ihres Präzeptors, sich in ihrem Aussehen der Umgebung anzupassen. Im übrigen Heiligen Römischen Reich drohten die Tempelritter damit, zu den Waffen zu greifen. Daraufhin sprachen die Richter sie frei. Als der Orden offiziell aufgelöst wurde, schlossen sich viele deutsche Templer den Johannitern oder dem Deutschen Orden an. Auch die spanischen Templer fanden in anderen Orden Unterschlupf. In Portugal wurden die Tempelherren durch einen Untersuchungsausschuss gar freigesprochen und änderten 1318 ihren Namen. Aus dem Templerorden wurde nun der Christusorden, der bis weit ins 16. Jahrhundert hinein existierte. Dies ist die verkürzte Geschichte der Tempelritter. Stets umgab sie die Aura des Mysteriösen. So verdächtigte man die Templer der Zauberei und vermutete in ihnen Hexenmeister und Alchemisten. Und schon 1208 rief Papst Innozenz III. Den Orden wegen unchristlicher Umtriebe zur Ordnung, wobei er ausdrücklich von Geisterbeschwörung sprach. Auch die Verbrennung des letzten Großmeisters Jacques de Molay hat eine mysteriöse Dimension. Der Legende nach hat er kurz vor seinem Tod eine Verwünschung ausgesprochen und seinen Verfolgern Clemens V. und Philipp IV. Prophezeit, sie würden ihm binnen Jahresfrist folgen, um sich vor Gottes Thron zu verantworten. Nur einen Monat später erlag der Papst einem Leiden und der König starb noch vor Jahresende. Die Todesursache blieb unbekannt. Sicherlich könnten beide vergiftet worden sein. Dennoch erhielt der Glaube an geheime Kräfte des Ordens dadurch neue Nahrung, dass der Fluch des Großmeisters scheinbar in Erfüllung gegangen war. Dieser Fluch sollte die französischen Könige angeblich noch bis weit in die Zukunft hinein verfolgen. Noch im 18. Jahrhundert beriefen sich verschiedene geheime Gesellschaften auf die Tempelritter als Vorläufer ihrer eigenen Vorstellungswelt. So führten die Freimaurer einige ihrer Zeremonien auf den Templerorden zurück und betrachteten sich selbst als die Hüter seines Geheimwissens. Viele französische Freimaurer konspirierten nur deshalb gegen Ludwig XVI., damit der Fluch des Jacques de Molay gegen das Königshaus in Erfüllung ging. Nachdem der König enthauptet worden war, soll ein Mann aufs Schafott gesprungen sein, seine Hände in das Blut des toten Monarchen getaucht und sie der Menge mit den Worten gezeigt haben: Jacques de Molay, du bist gerecht. Auch nach der Französischen Revolution verlor der Templerorden nichts von seinem mysteriösen Image. Heute existieren noch mindestens drei Vereinigungen, die sich als Templer bezeichnen. Einige Freimaurerlogen haben sowohl den Grad eines Templers als auch Rituale und Bezeichnungen, die vermutlich vom ursprünglichen Orden übernommen wurden. Persönlichkeiten wie Helena P. Blavatsky, Begründerin der Theosophie, und Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, sprachen von einer esoterischen Tradition der Weisheit, die über die Rosenkreuzer bis auf die Katharer und Templer zurückreiche. Vor allem in Frankreich ist dieses Vermächtnis noch sehr lebendig. Häufig wurde die Ansicht geäußert, die Tempelritter hätten von einem Geheimnis Kenntnis gehabt, das mit dem Ursprung des Christentums in Zusammenhang stehe. Außerdem vermutete man, sie seien Gnostiker, Heretiker, zum Islam übergetreten und hätten auf eine Verschmelzung islamischen, christlichen sowie jüdischen Gedankenguts hingearbeitet. Und nach wie vor wird behauptet, die Tempelritter seien die Hüter des Heiligen Grals gewesen. Außer Frage steht, dass unzählige Geheimnisse die Templer umgeben, von denen einige dem zuzuordnen sind, was heute als Esoterik bezeichnet wird. Symbolistische Schnitzereien in Ordenshäusern zum Beispiel deuten darauf hin, dass höher gestellte Ordensmitglieder mit einer Reihe von Wissenszweigen vertraut waren, wie etwa der Astrologie, Alchemie, Geometrie und Astronomie. Uns faszinierte das Gewirr an Widersprüchen in der anerkannten Geschichtsdarstellung. So beschäftigten wir uns zunächst mit den Beschuldigungen, die gegen den Orden erhoben worden waren. Über diese Anwürfe sind schon viele Bücher geschrieben worden. Nach deren Lektüre gelangten wir, wie andere vor uns, zu der Überzeugung, dass sie nicht ganz unbegründet sein konnten. Viele Ritter von der Inquisition befragt, erwähnten zum Beispiel etwas namens Baphomet. Dass viele an verschiedenen Orten davon sprachen, schließt die Vermutung aus, Baphomet sei nur eine Erfindung. Andererseits fanden wir keinerlei Hinweise darauf, worum es sich dabei handelte. Allerdings scheint man ihm eine an Götzendienst grenzende Verehrung entgegengebracht zu haben. In einigen Untersuchungen wird sein Name im Zusammenhang mit Skulpturen von Dämonen gesehen, in anderen mit der Erscheinung eines bärtigen Hauptes. Baphomet könnte auch eine Verballhornung des arabischen Wortes Abu Fihamed sein, das so viel wie Vater des Verstehens oder Vater der Weisheit bedeutet. Im Arabischen wird der Begriff Vater auch im Sinne von Quelle verwendet. Dann bezöge sich Baphomet vermutlich auf ein göttliches Prinzip. Doch wenn Baphomet für Gott oder Allah stand, warum hätten sich die Templer die Mühe machen sollen, ihn umzutaufen? Stand Baphomet jedoch weder für Gott noch für Allah? Wer oder was war er dann? Wie sich zeigte, war der Vorwurf nicht von der Hand zu weisen, zu Ehren eines Hauptes hätten geheime Veranstaltungen stattgefunden. Seine tiefere Bedeutung bleibt jedoch ebenso ungeklärt wie die des Namens Baphomet. Möglicherweise stand es in irgendeiner Beziehung zur Alchemie. Anderen Berichten zufolge handelte es sich bei dem Haupt um den Kopf von Hugo de Payon. Ferner wäre ein Zusammenhang zwischen dem Kopf und dem Turiner Grabtuch denkbar, das sich von 1207 bis 1307 im Besitz der Tempelritter befunden haben soll. Erst vor kurzem laut gewordene Vermutungen wollen hingegen den Ursprung des von den Templern verehrten Kopfes in dem abgeschlagenen Haupt Johannes des Täufers sehen. Bei den damaligen Verhören ergaben sich noch zwei weitere Anknüpfungspunkte. So fand sich im Pariser Ordenshaus das Kopfreliquiar einer Frau, das wie folgt beschrieben wurde. Ein großer Kopf aus vergoldetem Silber, wunderschön gearbeitet und eine weibliche Büste darstellend. In ihm befanden sich zwei Schädelknochen, die in weißes Linnen eingewickelt und dann noch einmal in ein rotes Tuch eingeschlagen worden waren. Daran war ein Schild mit der Aufschrift befestigt, Caput 58M. Eine sonderbare Reliquie. Einer der Ritter erklärte, dieser Frauenkopf stünde in keinerlei Beziehung zum bärtigen Männerkopf der Ordensrituale. Caput 58M, Kopf 58M, bleibt ein unlösbares Rätsel. Zu erwähnen wäre noch, dass M auch als astrologisches Zeichen für Jungfrau gedeutet werden könnte. Welche Bedeutung man dem Kopfkult auch immer zuschreiben mag, die Inquisition nahm ihn ernst. In einer 1308 erstellten Liste der Anklagepunkte wird den Tempelrittern unter anderem vorgeworfen, dass sie in jeder Ordensprovinz Götzenbilder hatten, das heißt Köpfe, dass sie diese Götzenbilder anbeteten, dass sie sagten, der Kopf könne sie erretten, dass er dem Orden alle Reichtümer gewähre, dass er die Bäume zum Blühen und die Pflanzen zum Sprießen bringe. Bemerkenswert sind die dem Kopf angedichteten Kräfte, Reichtümer zu schaffen, sowie Bäume und Pflanzen zum Gedeihen zu bringen. Sie stimmen auffallend mit jenen überein, die dem Heiligen Gral in der Dichtung zugeschrieben werden. Die schwersten der gegen die Tempelritter erhobenen Anschuldigungen waren Blasphemie und Häresie. Sie hätten Christus geleugnet und das Kreuz mit Füßen getreten sowie bespuckt. Der tiefere Sinn dieses unterstellten Rituals ist unbekannt. Lehnten sie Christus oder nur die Kreuzigung ab? Einer der verhörten Ritter zum Beispiel erklärte, ihm sei bei seiner Aufnahme in den Orden gesagt worden, ihr habt den falschen Glauben, denn er, Christus, ist wirklich ein falscher Prophet. Glaubt nur an Gott im Himmel, nicht an ihn. Ein anderer Templer bekam zu hören, glaube nicht, dass Jesus Gott sei und dass er dich retten könnte. Gleichlautende Aussagen gibt es häufig genug, um die Anschuldigungen glaubwürdig erscheinen zu lassen. Es besteht also kaum ein Zweifel daran, dass die Einstellung der Tempelritter zu Christus keineswegs der offiziellen Lehrmeinung der Kirche entsprach. Andererseits existieren keine Unterlagen über den tatsächlichen Glauben der Ordensbrüder. Kam uns der Untergang des Templerordens schon geheimnisvoll vor, so fanden wir seine Gründung und frühe Geschichte noch verwirrender. Eine ganze Reihe von Ungereimtheiten war uns bereits aufgefallen. Da waren die neun vermeintlich armen Ritter, die plötzlich auftauchten und allein auf Palästinas Straßen für Sicherheit sorgen wollten. Und nicht einmal der Chronist des Königs, der auf alle Fälle von ihren Taten gehört haben müsste, weiß etwas über sie zu berichten. Wie etwa hätte Fulcher de Chartres ihr Einzug in den Palast entgangen sein sollen? Das allgemeine Schweigen wird erst ein gutes halbes Jahrhundert später von Wilhelm von Tyrus durchbrochen. Was lässt sich daraus schließen? Dass die Ritter den Dienst, dem sie sich angeblich verschrieben hatten, in Wirklichkeit nie antraten? Oder hatte man Fulcher verboten, über gewisse Begebenheiten zu berichten? Das schien uns die glaubwürdigste Erklärung zu sein, zumal sich den Rittern bald zwei erlauchte Edelleute zugesellten, deren Anwesenheit unmöglich verborgen bleiben konnte. Wilhelm von Tyrus zufolge wurde der Templerorden 1119 gegründet und nahm 9 Jahre lang keine neuen Mitglieder auf. Doch ist belegt, dass Graf Fulco d'Anjou, der Vater Gottfrieds des V. Plantagenet, 1120 und der Graf von der Champagne, einer der reichsten Männer Europas jener Zeit, 1124 dem Orden beitraten. Irrt Wilhelm also, wenn er sagt, 9 Jahre lang sei keiner aufgenommen worden? Oder irrt er sich im Gründungsjahr? wenn der Graf von Anjou 1120 Tempelritter wurde und der Orden für den genannten Zeitraum nach seiner Gründung den Kreis der Brüder nicht erweiterte, dann müsste sie nicht 1118-19, sondern spätestens 1111 oder 1112 stattgefunden haben. Dafür sprechen recht überzeugende Beweise. 1114 beabsichtigte der Graf von der Champagne, eine Fahrt ins Heilige Land zu unternehmen. Kurz zuvor erhielt er einen Brief des Bischofs von Chartres, in dem es heißt: »Wir haben erfahren, dass ihr vor eurem Aufbruch nach Jerusalem gelobt habt, euch der Militia Christi anzuschließen.« Militia Christi war die ursprüngliche Bezeichnung für den Templerorden. Folglich gab es ihn schon 1114, oder seine Gründung war zumindest geplant. Drei der neun Ritter, die den Orden ins Leben riefen, einschließlich Hugo de Payon, kamen übrigens aus benachbarten Gegenden, waren miteinander verwandt und dienten ein und demselben Lehnsherrn. Und zwar dem Grafen von der Champagne, der dann 1124 dem Orden beitrat und seinem eigenen Lehnsmann Gehorsam geloben musste. Im Jahre 1115 stiftete er das Land, auf dem der heilige Bernard die berühmte Zisterzienserabtei von Clairvaux errichten ließ. Anzumerken wäre noch an dieser Stelle, dass einer der neun Ritter der Militia Christi André de Montbard war, ein Onkel Bernards de Clairvaux. Eine weitere Denkwürdigkeit bildet die von dem berühmten Rabbi Rashi 1040 bis 1105 gegründete Schule für talmudische und esoterische Studien, die seit 1070 am Hofe des Grafen von der Champagne bestand. Und auf der Synode von Troyes erfolgte 1128 die offizielle Anerkennung des Templerordens, für den die Stadt in der Folgezeit sozusagen den strategischen Mittelpunkt darstellte. Nicht vergessen sei Chrétien de Troyes, der eine der ersten, wenn nicht die erste Gralsdichtung verfasste. In dem Gewirr von Fakten glaubten wir, ein Netz von Zusammenhängen erkennen zu können, das nicht auf bloßem Zufall beruhte. Einen ersten Anhaltspunkt bot uns die Unterkunft der Ordensritter im Flügel des königlichen Palastes, der ihnen zur Verfügung gestellt worden war. Dort hatte der Tempel des Herodes gestanden, der von den Legionen zerstört und dessen Schätze nach Rom gebracht worden waren. War womöglich unterhalb dieses Tempels etwas noch viel Wertvolleres versteckt worden als die von den Römern erbeuteten Gegenstände? Eine von den Qumran-Schriftrollen enthält Angaben über große Mengen von Gold und Silber, heilige Gefäße sowie nicht näher bezeichnete Wertgegenstände und einen Schatz. Auch werden 24 Stellen unter dem Tempel angegeben, an denen alles vergraben wurde. Mitte des 12. Jahrhunderts berichtete ein Pilger, er habe direkt unter dem Tempel Salomons Pferdeställe besichtigt. Die Templer dürften also eifrig mit Ausgrabungen unter dem Tempel beschäftigt gewesen sein. Das könnte darauf hinweisen, dass die Ritter nach etwas Bestimmtem suchten. Es wäre sogar vorstellbar, dass man sie mit dem ausdrücklichen Befehl ins Heilige Land geschickt hatte, etwas zu finden. Träfe diese Vermutung zu, könnte sie verschiedene Ungereimtheiten erklären helfen. Zum Beispiel die Aufnahme der Templer in den Königspalast oder das Stillschweigen des Chronisten. Doch wer hatte ihnen dann diesen Auftrag erteilt? 1104 war der Graf von der Champagne mit einigen Mitgliedern des Hochadels zusammengekommen, von denen zumindest einer gerade aus Jerusalem zurückgekehrt war. Anwesend waren Vertreter einflussreicher Familien wie Brienne, Joinville und Chaumont. Auch der Lehnsherr André de Montbars nahm daran teil, dessen Neffe der heilige Bernard war, der 1112 in den Zisterzienserorden eintrat. Kurze Zeit nach dieser geheimen Versammlung reiste der Graf von der Champagne ins Heilige Land und hielt sich 4 Jahre dort auf. 1114 unternahm er eine zweite Reise nach Jerusalem, um dem Templerorden beizutreten. Dieser war von seinem Lehnsmann Hugo de Payon zusammen mit André de Montbard gegründet worden. Der Graf kam aber schon 1 Jahr später wieder zurück. Kurz danach überschrieb er, wie erwähnt, Land an den Zisterzienserorden, auf dem Bernard die Abtei Clairvaux errichten ließ. Der Zisterzienserorden, der um 1112 noch knapp vor dem geistigen und finanziellen Ruin gestanden hatte, machte unter Bernards Führung eine erstaunliche Wandlung durch. 1153 hatte er schon mehr als 300 Abteien, von denen Bernard allein 69 selbst gegründet hatte. Dieses Wachstum stand in seinem Tempo dem des Templerordens in nichts nach, der im gleichen Zeitraum ebenfalls kräftig expandierte und unvorstellbar reich wurde. Je länger wir über diese Folge von Ereignissen nachdachten, desto mehr gelangten wir zu der Überzeugung, dass all dem ein bestimmter Plan zugrunde liegen musste. Um ihn rekonstruieren zu können, entwickelten wir eine Hypothese. ein Szenario, in dem wir alle bekannten Fakten unterbringen wollten. Wir gingen davon aus, dass im Heiligen Land etwas von ungeheurer Bedeutung gefunden worden war. Diese Entdeckung hing direkt oder indirekt mit großen Reichtümern zusammen, sowie mit Geheimnissen, die nur einem kleinen Kreis hoher Adliger anvertraut werden durften. Auch nahmen wir an, dass der Fund bei dem Geheimtreffen von 1104 zur Sprache gekommen war. Kurz darauf reiste der Graf von der Champagne ins Heilige Land, vielleicht um irgendwelche Unternehmungen in die Wege zu leiten, zu denen auch die Gründung des Templerordens gehörte. Wie dem auch sei, 1114, wenn nicht schon früher, war der Orden gegründet worden, woran der Graf maßgeblichen Anteil hatte. Nur ein Jahr später flossen Gelder in die Schatzkammer der Zisterzienser, die mit dem heiligen Bernard an der Spitze aus ihrer neu gewonnenen Position der Stärke heraus den Templerorden unterstützten und ihm Glaubwürdigkeit verliehen. Bernard de Clairvaux, Hugo de Payan, André de Montbard und der Graf von der Champagne. Diese vier bilden ein wichtiges Glied in der Beweiskette. Sie waren sicherlich auf die Hilfe anderer angewiesen und auf ein hohes Maß an sorgfältiger Organisation. Und so stießen wir bald auf Beweise für die Existenz eines dritten, geheimen Ordens, der im Hintergrund der Zisterzienser und Tempelritter stand. Zunächst richteten wir aber unser Augenmerk auf den hypothetischen Fund im Heiligen Land. Um was konnte es sich dabei gehandelt haben? Nicht einmal das schreckliche Ende der Tempelritter veranlasste sie preiszugeben, wo sich ihr Schatz befand und woraus er bestand. Hätte es sich um einen rein materiellen Schatz gehandelt, hätten nicht alle ihre Aufzeichnungen und Archive versteckt bzw. vernichtet zu werden brauchen. Ihr Geheimnis musste mit anderen Dingen verknüpft gewesen sein. Etwa mit der Einstellung des Ordens zu Christus. Als am 13. Oktober 1307 die Templer in ganz Frankreich verhaftet wurden, schlüpften zumindest die Ritter eines Ordenshauses durch die Maschen des königlichen Netzes, die des Ordenshauses auf dem Bézu, unweit von Rennes-le-Château. Wie und warum konnten gerade sie entkommen? Um diese Frage zu beantworten, mussten wir die Ordensaktivitäten in der Gegend um den Bézu genauer untersuchen. Bertrand de Blanchefort, ein Adliger aus dem Languedoc, der mit den Katharern sympathisierte, wurde 1153 der vierte Großmeister. Er war einer der bedeutendsten Großmeister und trieb das Engagement der Tempelritter auf den Gebieten der hohen Diplomatie und der Politik voran. Zuverlässigen Quellen zufolge hieß Bertrands Mentor André de Montbard. Bertrand überschrieb dem Orden Land in der Umgebung von Rennes-le-Château und vom Bézu. 1156, zu seiner Zeit als Großmeister also, soll der Orden eine Gruppe deutschsprachiger Bergleute ins Languedoc geholt haben, die einer strengen Disziplin unterworfen wurden. Angeblich bauten sie in den Minen bei Blanchefort Gold ab. Doch bereits 1000 Jahre zuvor hatten die Römer diese Goldminen vollständig ausgebeutet. Im 17. Jahrhundert wurden Ingenieure dort mit der Untersuchung der mineralogischen Lagerstätten beauftragt. Einer von ihnen stieß auf Spuren der deutschen Bergleute. Er erklärte, sie hätten seiner Ansicht nach nichts abgebaut, sondern vielleicht Objekte aus Metall gefertigt oder eine unterirdische Gruft ausgehoben. Fest steht jedenfalls, dass sich schon Mitte des 12. Jahrhunderts Tempelritter in der Nähe von Rennes-le-Château aufhielten. Nur wenige Kilometer vom Bézu entfernt, in der Compagne-sur-Aude, bestand um 1285 ein größeres Ordenshaus. Trotzdem ließ man Ende des 13. Jahrhunderts eine Reihe von Templern aus Roussillon kommen. Diese schlugen auf dem Bézu ihr Lager auf und errichteten dort einen Ausguck sowie eine Kapelle. Unklar bleibt, wozu sie gebraucht wurden. Einheimische vermuteten, sie seien gekommen, um zu spionieren oder um einen Schatz zu heben, zu vergraben oder zu bewachen. Worin ihre Mission auch immer bestanden haben mag, sie erfreuten sich offenbar besonderer Vorrechte, denn sie entgingen dem Schicksal ihrer Brüder, von den Seneschallen Philipps des Schönen ergriffen zu werden. An jenem 13. Oktober 1307 befehligte nämlich ein Seigneur de Gaux die Templer auf dem Bézu. Derselben Familie entstammte auch Bertrand de Gaux, der damalige Papst Clemens V. Mehr noch, die Mutter des Papstes hieß Ida de Blanchefort und war mit Bertrand de Blanchefort verwandt. War Clemens V. also Mitwisser eines Geheimnisses, das man der Obhut seiner Familie anvertraut hatte und das die Blanchefort bis zum 18. Jahrhundert hüteten, als der Abbé Antoine Bijoux, Beichtvater Marie de Blanchefort, jene Pergamente verfasste, die Saunière fand? Traf diese Annahme zu, dann erschien es uns nicht als abwegig, dass der Papst beim französischen König Schonung für seinen Verwandten und die restlichen Templer auf dem Bézu erwirkt hatte. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 2. Wir wandten uns wieder der Hypothese zu, hinter Tempelrittern und Zisterziensern verberge sich noch ein weiterer Orden. Diese Annahme wollten wir zuerst nicht so recht ernst nehmen. Ab 1956 setzte in Frankreich eine wahre Flut von Veröffentlichungen über Béranger Saunière und das Rätsel von Rennes le Château ein. Bücher, Zeitschriftenartikel und Dokumentationen, die bis heute nicht verebbt ist. Dass Saunières Geschichte zahlreiche Freizeitforscher auf den Plan gerufen hat, ist nicht weiter verwunderlich. Stutzig macht eher die Beobachtung, dass das Originalmaterial einer einzigen Quelle zu entstammen scheint. Irgendjemand hat offenbar großes Interesse daran, die öffentliche Aufmerksamkeit auf Rennes le Château zu lenken. Wer immer die Verantwortlichen für diese Propaganda auch sein mögen, es ist ihnen gelungen, gewisse Details ins Rampenlicht zu rücken, während sie selbst darauf bedacht waren, im Hintergrund zu bleiben. Einer der eifrigsten Autoren ist Gérard de Sade gewesen. Er hat eine ganze Reihe von Büchern über scheinbar so divergierende Themen wie Katharer, Tempelritter, Merowinger, Rosenkreuzer, Saunière und Rennes le Château geschrieben. Wir wurden den Verdacht nicht mehr los, dass sich de Sade oft auf Informationen bezieht, die er von einem Gewehrsmann erhält, was er auch mehr oder weniger bestätigte. Wir brachten 1971 zufällig in Erfahrung, um wen es sich dabei handelte. Als wir von de Sades Verleger Fotos erhielten, war jedes auf der Rückseite mit dem Namen Plantard gestempelt. Wir fanden heraus, dass ein Pierre Plantard bei mehreren von de Sades Büchern mitgewirkt hatte. Nicht alle der seit 1956 erschienenen Schriften bedienten sich einer so eingängigen Darstellungsweise wie de Sade in seinen Werken. Der größte Teil dieses Schrifttums, das meistens nur als Privatdrucke in kleinen Auflagen erschien, ist von der Bibliothèque Nationale in Paris archiviert worden. Unter allen privat veröffentlichten Dokumentationen ist die wichtigste ein Konvolut von Papieren unter der Bezeichnung Dossier Secret, geheime Dossiers. Diese Sammlung ist mittlerweile auf Mikrofische übertragen worden und besteht aus einer größeren Anzahl zusammenhangloser Einzelstücke wie Zeitungsausschnitten, auf Karten aufgeklebten Briefen, Broschüren, genealogischen Tafeln sowie losen Blättern, die aus Büchern herausgerissen worden waren. Manche dieser Seiten enthielten handschriftlich eingefügte Zusätze und Korrekturen. Im Verlauf der Jahre haben wir eine Vielzahl weiterer Texte eruiert und untersucht. Es ist unmöglich, alles hier darzustellen. Zu verwirrend und unzusammenhängend ist die Fülle. Aus dem Gestrüpp an Informationen lassen sich jedoch bestimmte Aussagen herausarbeiten, die eine Basis für weitere Nachforschungen bilden. Sie werden als historische Wahrheiten vorgestellt und lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens. Die Gründung des Templerordens erfolgte auf Initiative eines Geheimordens, der sich damit eine administrative und militärische Exekutive schuf. Dieser Geheimorden trat unter mehreren verschiedenen Bezeichnungen in Erscheinung, deren bekannteste Prieuré de Sion ist. Zweitens. Der Prieuré de Sion stand eine Reihe von Großmeistern vor, deren Namen zu den glänzendsten in der abendländischen Kultur zählen. Drittens. Von der Verfolgung und Auflösung des Templerordens zwischen 1307 und 1314 blieb die Prieuré de Sion völlig verschont. Trotz zeitweiliger interner Streitigkeiten übte sie ihre Funktion jahrhundertelang weiter aus und nahm hinter den Kulissen entscheidenden Einfluss auf gewisse kritische Entwicklungen in der westeuropäischen Geschichte. Viertens. Die Prieuré de Sion existiert noch immer und der Bereich der Politik ist eines ihrer wichtigsten Betätigungsfelder. An der Ausgestaltung internationaler Beziehungen ist sie auf höchster Ebene ebenso beteiligt, wie sie sich auch in die inneren Angelegenheiten verschiedener europäischer Staaten einschaltet. Für die seit 1956 verbreiteten Informationen ist sie zu einem erheblichen Teil verantwortlich. Fünftens. Das erklärte Ziel der Prieuré de Sion besteht in der Wiedereinsetzung der merowingischen Dynastie und Erbfolge. Und das nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Staaten. Sechstens. Die Wiedereinsetzung der Merowinger ist sowohl gesetzlich als auch moralisch sanktioniert und gerechtfertigt. Zwar ging das Geschlecht im 8. Jahrhundert der Macht verlustig, aber es starb nicht aus und setzte sich in direkter Linie über Dagobert II., über seinen Sohn Sigbert IV. Bis in unsere Tage fort. Zu seinen Abkömmlingen zählen Gottfried von Bouillon, der 1099 Jerusalem eroberte, sowie verschiedene andere adlige und königliche Familien in Vergangenheit und Gegenwart, die Blanchefort, Guisors, Sinclair, in England Sinclair, Montesquieu, Montpezat, Poer, Lusignan, Plantard und Habsburg-Lothringer. Der in den von Saunière entdeckten Pergamenten enthaltene Hinweis auf Sion sowie das PS auf einem der Pergamente und auf dem Grabstein Marie de Blanchefort könnten also ihre Erklärung in der Prieuré de Sion finden. Dessen ungeachtet begegneten wir diesen Verschwörungstheorien mit äußerster Skepsis. Den größten Teil der oben angeführten Feststellungen hielten wir für unwahrscheinlich, ja für absurd. Gleichwohl bestand zwischen ihnen und dem Geheimnis von Rennes le Château zweifelsohne ein Zusammenhang. Daher machten wir uns auf, die Prieuré-Dokumente, wie wir sie ironisch nannten, und die Ansprüche, die sie enthielten, einer systematischen und überaus kritischen Prüfung zu unterziehen. Zweites Buch: Die geheime Gesellschaft. Von allen angesprochenen Punkten schien uns die Behauptung, der Templerorden sei von der Prieuré de Sion ins Leben gerufen worden, am ehesten glaubwürdig, so dass wir hier mit unseren Recherchen begannen. Den ersten direkten Hinweis auf die Prieuré de Sion, oder Ordre de Sion, wie sie damals offenbar genannt wurde, entnahmen wir einem der losen Blätter in den Dossier Secret. Demzufolge gründete Gottfried von Bouillon 1090, nach anderen Prieuré-Dokumenten 1099, den Ordre de Sion, der zwischen 1099 und 1187 in der Abtei von Notre-Dame du Mont de Sion residierte und dem sein Bruder Balduin den Thron verdankte. Obwohl wir alle neueren Standardwerke über die Kreuzzüge zu Rate zogen, fanden wir nirgendwo einen Ordre de Sion. Vor uns lag also die Aufgabe festzustellen, ob es einen solchen Orden je gegeben hat und wenn ja, ob er über die Machtmittel verfügte, Könige einzusetzen. Im Süden Jerusalems erhebt sich der Zionsberg, auf dessen Gipfel sich 1099, als die Kreuzfahrer die Stadt erstürmten, die Ruine einer alten Basilika befand. Sie stammte vermutlich aus dem 4. Jahrhundert und wurde die Mutter aller Kirchen genannt. Eine vielsagende Bezeichnung. Zahlreichen Dokumenten ist zu entnehmen, dass eben an dieser Stelle, auf Geheiß Gottfrieds, die Abtei von Notre-Dame du Mont de Sion errichtet wurde. Und irgendjemand muss darin residiert haben. Vielleicht ein Orden, der seinen Namen vom Standort des Klosters herleitete. Könnte er mit dem Ordre de Sion identisch gewesen sein? Einiges spricht dafür. So erklärt ein Historiker Ende des 17. Jahrhunderts: Während der Kreuzzüge gab es in Jerusalem Ritter, die sich Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame de Sion nannten. Darüber hinaus entdeckten wir Originaldokumente, die Siegel und Unterschrift des einen oder anderen Priors von Notre-Dame de Sion trugen, zum Beispiel eine von einem Prior Arnaldus unterzeichnete Urkunde vom 19. Juli 1116. Und auf einer Urkunde vom 2. Mai 1125 erscheint Arnaldus Name zusammen mit dem von Hugo de Payon. Somit konnten wir davon ausgehen, dass um 1100 tatsächlich ein Ordre de Sion existiert hat. Eine andere Frage war, seit wann er bestand. 1070, rund 2,5 Jahrzehnte vor Ausrufung des ersten Kreuzzugs, tauchte eine Gruppe von Mönchen aus Kalabrien in den Ardennen auf, die zu Gottfried von Bouillons Besitzungen gehörten. Nach de Sade führte diese Gruppe ein Mann namens Ursus an, den die Prieuré-Dokumente beharrlich mit der Merowinger-Dynastie in Verbindung bringen. Die Mönche erhielten von der Tante Gottfrieds ein Stück Land in der Nähe von Orval. Hier wurde eine Abtei für sie errichtet. Doch um 1100 waren sie auf geheimnisvolle Weise wieder verschwunden und 1132 wurde die Abtei von Orval ein Tochterkloster von Clairvaux. Wie de Sade herausgefunden haben will, war einer der Mönche ein Mann, der in der Folgezeit unter dem Namen Peter, Petrus von Amiens, genannt der Eremit, bekannt wurde. Für viele war Peter von Amiens der Erzieher Gottfrieds von Bouillon. Berühmt wurde er als einer der eifrigsten Prediger für den 1095 ausgerufenen Kreuzzug. Heute gilt er als einer der geistigen Väter der Kreuzzüge. Die Prieuré-Dokumente enthalten Andeutungen, die uns zu der Frage veranlassten, ob zwischen den Mönchen von Orval, Peter von Amiens und dem Ordre de Sion nicht ein Zusammenhang bestanden hat. Sowohl das Auftauchen der Mönche in den Ardennen als auch ihr mysteriöses Verschwinden lassen auf eine Art Organisation und vielleicht sogar auf eine unbekannte Operationsbasis schließen. Sollte Peter von Amiens tatsächlich Gottfrieds Erzieher gewesen sein, läge es nahe, dass er seinen ehemaligen Zögling von der Notwendigkeit überzeugte, ins Heilige Land zu ziehen. Auch könnten sich die Mönche in Jerusalem niedergelassen haben, vielleicht sogar in der Abtei Notre-Dame de Sion. Das war natürlich reine Spekulation. Jedenfalls fand nach der Einnahme Jerusalems im Jahre 1099 eine geheime Beratung statt, deren Teilnehmer bis heute nicht identifiziert werden konnten, wenngleich Wilhelm von Tyrus 75 Jahre später schrieb, der bedeutendste unter ihnen sei ein Bischof aus Kalabrien gewesen. Zweck dieses Treffens war die Wahl eines Königs von Jerusalem. Nachdem der Graf von Toulouse die Königswürde abgelehnt hatte, boten die Wahlmänner Gottfried von Bouillon die Krone an. Der wies den Königstitel ab und nannte sich stattdessen Advocatus Sancti Sepulcri, Verteidiger des Heiligen Grabes. Gleichwohl war seine Herrschaft die eines Königs, und nach seinem Tod im Jahr darauf nahm sein Bruder Balduin auch den Titel an. Könnte es sich bei dem Wahlmännergremium um die verschwundenen Mönche von Orval gehandelt haben? Einschließlich Peter von Amiens, der beträchtliche Autorität besaß? Waren sie auch die Bewohner von Notre-Dame de Sion? Eine Vermutung, die sich weder beweisen noch ganz von der Hand weisen lässt. Treffe sie jedoch zu, so könnte nichts deutlicher die Macht des Ordre de Sion unter Beweis stellen. Eine Macht, die ihn in die Lage versetzte, über Königsthrone zu verfügen. 1152 fasste der Ordre de Sion, vielleicht abermals, in Frankreich Fuß. Bei seiner Rückkehr vom Zweiten Kreuzzug nahm Ludwig VII. Von Frankreich 95 Angehörige dieses Ordens mit. Den Unterlagen zufolge ließen sich 62 von ihnen in der großen Priorei von Saint-Sanson in Orléans nieder, die sie durch Schenkung vom König erhalten hatten. 7 schlossen sich den Tempelrittern an. Und 26 sollen in der kleinen Priorei vom Berg Zion in Saint-Jean-de-Blanc am Rande von Orléans eingezogen sein. Die Urkunden, mit denen Ludwig VII. Die Ansiedlung des Ordre de Sion in Orléans genehmigte, können noch heute dort im Stadtarchiv eingesehen werden. Dort befindet sich auch eine von Papst Alexander III. 1178 erlassene Bulle, in der die Besitzungen des Ordens bestätigt werden. Diese umfassen Häuser, Landbesitz in Frankreich, Spanien, Italien und selbstverständlich eine Reihe von Gütern im Heiligen Land. Nach den Prioré-Dokumenten war das Jahr 1188 für den Ordre de Sion und die Tempelritter von grundlegender Bedeutung. Ein Jahr zuvor hatten die Sarazenen Jerusalem zurückerobert. Nicht zuletzt aufgrund des kurzsichtigen Tuns des Großmeisters des Templerordens, Gerhard von Riedefort. Der Text der Dossier Secret geht noch schärfer mit ihm ins Gericht und spricht gar von seinem Verrat. Worin dieser bestanden haben soll, wird nicht gesagt. Die Ereignisse von 1187 scheinen beide Orden einander entfremdet zu haben, und 1188 kam es zur Trennung. Die Erinnerung an diesen Bruch soll durch ein Ritual wachgehalten worden sein. Es wird von der Fällung der Ulme in Gisors gesprochen. Sowohl die Geschichtsforschung als auch die Überlieferung bestätigen, dass sich 1188 in Gisors etwas Seltsames ereignete, wozu auch die Fällung einer Ulme gehörte. An die Burg grenzte eine Rasenfläche, das Champ Sacré, das heilige Feld. Alten Chroniken ist zu entnehmen, dass dieser Ort schon in vorchristlichen Zeiten für heilig gehalten wurde. Im 12. Jahrhundert gab es hier zahlreiche Begegnungen zwischen den englischen und französischen Königen. In der Mitte des Feldes stand eine Ulme, die 1188 im Verlauf eines Treffens zwischen Heinrich II. Von England und Philipp II. Von Frankreich in den Mittelpunkt einer blutigen Auseinandersetzung geriet. Einem Bericht zufolge gab es auf dem Rasen außer der angeblich über 800 Jahre alten Ulme nichts, was Schatten gespendet hätte. Dort ließ sich nun Heinrich II. Mit seinem Gefolge nieder, sodass der später eintreffende französische Monarch in der prallen Sonne stehen musste. Am dritten Verhandlungstag waren die Franzosen infolge der Hitze dermaßen überreizt, dass beleidigende Worte fielen, worauf einer von Heinrichs Söldnern einen Pfeil abschoss. Das hatte einen Angriff der zahlenmäßig überlegenen Franzosen zur Folge. Die Engländer flohen, während die wütenden Franzosen zur Vergeltung den Baum fällten. Einer anderen Chronik zufolge soll der französische König Heinrich II. Von seiner Absicht unterrichtet haben, den Baum zu fällen. Daraufhin habe Heinrich die Ulme mit Eisenbändern verstärken lassen. Tags darauf soll ein wilder Kampf um die Ulme entbrannt sein, an dem auch Heinrichs Erbe Richard Löwenherz teilnahm. Es wäre gut denkbar, dass Templer in diesen Kampf verwickelt waren, da Richard häufig in ihrer Begleitung auftauchte. Als der Tag sich jedoch neigte, hatten die Franzosen den Sieg errungen und der Baum wurde gefällt. Es ist jedoch durchaus möglich, dass es mit dem Fällen der Ulme mehr auf sich hatte, als die Berichte ahnen lassen. Nach 1188 jedenfalls, so die Prieuré-Dokumente, unterstanden die Tempelritter weder der Befehlsgewalt des Ordre de Sion, noch fungierten sie als dessen Exekutive. Zur gleichen Zeit soll sich der Ordre de Sion einer tiefgreifenden administrativen Reorganisation unterzogen haben. Bis 1188 soll das Amt des Großmeisters beider Orden in Personalunion versehen worden sein. Danach habe sich der Ordre de Sion stets seinen eigenen Großmeister gewählt, deren erster Johann von Gisors war. Im gleichen Jahr soll der Ordre de Sion auch seinen Namen aufgegeben und jenen angenommen haben, den er angeblich noch heute trägt: Prieuré de Sion. Als Untertitel soll er sich die Bezeichnung Ormus zugelegt haben, deren man sich bis 1306 bediente und die eine Art Akrostichon oder Anagramm sei, das sich aus Schlüsselwörtern und Symbolen zusammensetzt. Urs, französisch für Bär, ist im Lateinischen Ursus, ein Wort, auf das wir bei unseren Recherchen über die Merowinger noch stoßen sollten. Or heißt Gold. Orme ist das französische Wort für Ulme und M das astrologische Zeichen für Jungfrau. Uns fiel auch auf, dass Ormus in der zarathustrischen Gedankenwelt und in gnostischen Texten eine wichtige Rolle spielt und als Synonym für das Prinzip des Lichts verwandt wird. Dieser Begriff taucht auch in Ahnentafeln auf, die Freimaurer im 18. Jahrhundert für sich reklamierten. Nach freimaurerischer Überlieferung war Ormus ein gnostischer Weiser und Mystiker im ägyptischen Alexandria. Im Jahre 46 wurde er zusammen mit 6 seiner Schüler von einem Jünger Jesu zum Christentum bekehrt. Dieser Bekehrung sei eine Sekte entsprungen, die die Glaubenssätze des frühen Christentums mit älteren Lehren der Mystik vermengt habe. Diesem neuen Orden der Eingeweihten soll Ormus ein Identifikationssymbol gegeben haben. Ein rosenfarbenes oder rotes Kreuz. Die Aussage der Prieuré-Dokumente ist unzweideutig. Der Leser soll in Ormus den Ursprung der Rosenkreuzer erblicken. Und angeblich hat die Prieuré de Sion 1188 einen zweiten Untertitel angenommen. Ordre de la Rose Croix Verita. Dies alles erschien uns fragwürdig. Der Mythos, der die Rosenkreuzer umgab, entstand um 1605. Rund 10 Jahre später erschienen 3 Traktate zum Thema Rosenkreuzer. Sie enthüllten die Existenz einer geheimen Bruderschaft von Illuminaten, die angeblich von Christian Rosenkreuz um 1378 bis 1484 gegründet worden war. Rosenkreuz und seine Bruderschaft werden heute allgemein für frei erfunden angesehen. Johann Valentin André verstand seine chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz anno 1459 aus dem Jahr 1616 nach eigenen Angaben als Scherz oder Komödie. Der Schluss, André oder einer seiner Freunde habe auch die beiden anderen Rosenkreuzer-Traktate verfasst, liegt nahe. 1629 schrieb jedoch Robert Degnau, Pfarrer von Gisors, eine Geschichte von Gisors und der Familie gleichen Namens. Darin weist er darauf hin, die Rosenkreuzer seien 1188 von Johann von Gisors gegründet worden. Die in den Prieuré-Dokumenten aufgestellten Behauptungen werden durch diese Ausführungen bestätigt. Auch wenn Degnau sein Werk mehr als 400 Jahre danach verfasste, stellt es dennoch ein überaus wichtiges Beweisstück dar. Trotz der 1188 vollzogenen Trennung scheinen Beziehungen zwischen dem Ordre de Sion und den Tempelrittern auch weiterhin unterhalten worden zu sein. Denn nach dem Dossier Secret erhielt 1307 Wilhelm von Gisors vom Templerorden den goldenen Kopf, Caput 58M. Auf diesen mysteriösen Kopf waren wir bereits gestoßen. Dass es eine Verbindung zwischen ihm und der Familie von Gisors gegeben hat, enthüllte uns ein faszinierender Beweis. Ein offizielles Protokoll der Inquisition von 1308. Darin wird jener Wilhelm von Gisors als Kollege Guillaume Pidoyers bezeichnet, der nach den Verhaftungen von 1307 zum Bewacher und Verwalter der Besitztümer des Tempels in Paris bestellt worden sei. Weiter heißt es, dass sie unter den Schätzen der Templer einen Frauenkopf aus vergoldetem Silber gefunden hätten, an dem ein Etikett mit der Aufschrift Caput 58M befestigt war. Wilhelm scheint also den Templern ebenso feindlich gesonnen gewesen zu sein wie Philipp IV. Und an dessen Feldzug gegen den Orden teilgenommen zu haben. Gleichzeitig war er zu jener Zeit aber auch Großmeister der Prieuré de Sion. Mehrere Prieuré-Dokumente legen den Gedanken nahe, dass Wilhelm gemeinsame Sache mit dem König gemacht hat. Danach habe Sion die Auflösung seines unbotmäßigen Schützlings selbst genehmigt und befehligt. Andererseits habe er aber auch seine schützende Hand über einige Tempelritter gehalten und sie gewarnt. Übte der Ordre de Sion trotz der Trennung von 1188 nach wie vor geheime Kontrolle über den Tempel aus, so könnte Wilhelm von Gisors auch für die systematische Vernichtung der Ordensdokumente sowie für das Verschwinden des Schatzes verantwortlich gewesen sein. Die Dossiers secrets nennen für die Großmeister der Prieuré de Sion oder Notonnier, wie der offizielle Terminus lautet, ein altfranzösisches Wort, das so viel wie Steuermann oder Rudergast bedeutet, folgende Namen und Amtszeiten. Johann von Gisors, 1188 bis 1220. Marie von Saint-Clair, 1220 bis 1266. Wilhelm von Gisors, 1266 bis 1307. Eduard von Bar, 1307 bis 1336. Johanna von Bar, 1336 bis 1351. Johann von Saint-Clair, 1351 bis 1366. Blanche d'Evreux, 1366 bis 1398. Nicolas Flamel, 1398 bis 1418. René d'Anjou, 1418 bis 1480. Jolande d'Anjou, 1480 bis 1483. Alessandro di Mariano Filippi, Sandro Botticelli, 1483 bis 1510. Leonardo da Vinci, 1510 bis 1519. Karl III., Herzog von Bourbon, 1519 bis 1527. Ferdinand von Gonzaga, 1527 bis 1575. Ludwig von Nevers, 1575 bis 1595. Robert Flood, 1595 bis 1637. Johann Valentin Andreae, 1637 bis 1654. Robert Boyle, 1654 bis 1691. Isaac Newton, 1691 bis 1727. Charles Radcliffe, 1727 bis 1746. Karl Alexander Emanuel von Lothringen, 1746 bis 1780. Maximilian Franz von Habsburg-Lothringen, 1780 bis 1801. Charles Nodier, 1801 bis 1844. Victor Hugo, 1844 bis 1885. Claude Debussy, 1885 bis 1918. Jean Cocteau, seit 1918. Als wir die Liste zum ersten Mal sahen, rief sie Skepsis in uns hervor. Viele der Namen sind genau jener Art, wie sie obskure Organisationen für sich in Anspruch zu nehmen versuchen, um sich eines klangvollen, wenn auch verfälschten Stammbaumes rühmen zu können. Etwas fiel uns jedoch auf. Alle in der Liste der Großmeister aufgeführten Adelsnamen tauchten auch in den komplizierten Genealogien auf, die an anderer Stelle in den Prieuré-Dokumenten wiedergegeben waren. Ihrer aller Herkunft verliert sich im Dickicht von Stammbäumen, deren Ursprung in der merowingischen Dynastie zu suchen ist. Damit war es für uns offenkundig, dass es sich bei der Prieuré de Sion um so etwas wie eine Familienangelegenheit handelte. Die Liste vermittelte uns den Eindruck, das Großmeisteramt sei stets an Angehörige zweier verschiedener Kreise vergeben worden. Zum einen an überragende Persönlichkeiten aus den Bereichen der Esoterik, der Kunst und Wissenschaft, zum anderen an Mitglieder eines bestimmten Adelsgeschlechts, von denen manche königlichen Geblüts waren. Nicht zuletzt aufgrund dieser Zusammensetzung gewinnt die Liste bis zu einem gewissen Grad an Glaubwürdigkeit. War sie in der Absicht erstellt worden, um sich eines eindrucksvollen Stammbaumes rühmen zu können, so mussten die vielen unbekannten Namen von Adligen diesen Zweck verfehlen. Und warum, so fragten wir uns, sollte eine gefälschte Liste zum Beispiel einen unbedeutenden Schriftsteller wie Charles Nodier enthalten, statt zeitgenössische Größen wie Byron oder Pushkin? Wir unterzogen uns daher eines langwierigen Studiums der angeblichen Großmeister, ihrer Biografien und Leistungen. Über die Jahre erbrachten unsere Recherchen einige überraschende Resultate. Die meisten der genannten waren mit dem Hause Lothringen blutsverwandt oder auf andere Weise mit ihm verbunden. So gilt zum Beispiel Robert Flood als Erzieher der Söhne des Herzogs von Lothringen. Und mit einer einzigen Ausnahme, und selbst das ist keineswegs schlüssig erwiesen, stand jeder Großmeister in irgendeiner Beziehung zu seinem Vorgänger und Nachfolger. Die meisten der Genannten hatten auch dem einen oder anderen Orden oder einer Geheimgesellschaft angehört. Praktisch alle waren mit esoterischem Gedankengut vertraut. Dennoch beweist das zum Beispiel nicht, dass die Prieuré de Sion bis ins 20. Jahrhundert fortbestand oder die als Großmeister genannten Personen dieses Amt auch tatsächlich ausgeübt hatten, zumal in einigen Fällen ihr Alter zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts dagegen sprach. Es ist durchaus möglich, dass ein René d'Anjou mit 9 Jahren aufgrund eines erbrechtlichen Prinzips zum Großmeister gewählt wurde. Dieses konnte jedoch beispielsweise nicht für Robert Flood oder Charles Nodier gelten, die beide mit 21 Großmeister wurden und kaum die Zeit gehabt haben dürften, sich aus unteren Gesellschaftsschichten emporzuarbeiten. Es schien uns somit nicht sinnvoll, auf der Basis unserer bisherigen Informationen weitere Spekulationen anzustellen. Wir wandten uns also wieder der Geschichte zu. Vor allen Dingen beschäftigten wir uns mit den Geschicken des Hauses Lothringen und versuchten weitere Beweise für die Existenz einer Geheimgesellschaft zu finden, die vorwiegend hinter den Kulissen agierte. Dabei durften wir nicht damit rechnen, Hinweise auf die Prieuré de Sion unter ihrem eigentlichen Namen zu finden. Wenn sie die Jahrhunderte hindurch fortbestanden hatte, so gewiss unter einer Vielzahl von irreleitenden Bezeichnungen. Sicherlich hätte sie dann auch nicht eine stets gleichbleibende Politik verfolgt. Einer Organisation, die 900 Jahre überdauert hatte, mussten wir ein nicht zu unterschätzendes Maß an Anpassungsvermögen zubilligen. Den Prieuré-Dokumenten zufolge gebot Sion zwischen 1306 und 1480 über 9 sogenannte Komtureien, deren Zahl im Jahre 1481 auf 27 erhöht wurde. Außerdem gab es, Zitat, ein Gewölbe namens Bet Ania, Annas Haus, in Rennes-le-Château. Welche Aussage sich dahinter verbirgt, ist nicht klar. Nur, dass Rennes-le-Château offenbar eine besondere Bedeutung besaß. Und bestimmt ist es kein Zufall, dass Saunière seine neu erbaute Villa Betania nannte. Nach den Dossiers Secrets wurde 1306 eine Komturei in Gisors in der Rue de Vienne errichtet. Sie soll durch einen unterirdischen Gang mit dem Friedhof und der unter der Festung gelegenen Sankt-Katharinen-Kapelle verbunden gewesen sein. Im 16. Jahrhundert lagerten in der Kapelle angeblich die in 30 Kisten verpackten Archivmaterialien der Prieuré de Sion. 1946 nun teilte ein Arbeiter namens Roger Lomoy dem Bürgermeister von Gisors mit, er habe unter der Festung eine unterirdische Kapelle entdeckt, in der sich 19 Sarkophage und 30 Behälter aus Metall befänden. Sein Gesuch weiterzugraben und seine Entdeckung publik machen zu dürften, fiel, fast möchte man meinen absichtlich, der Trägheit des Amtsschimmels zum Opfer. Erst 1962, unter den Auspizien des damaligen französischen Kultusministers André Malraux, konnte Lomoy seine Grabungen fortsetzen, ohne dass sie jedoch zu dem gewünschten Erfolg geführt hätten. Die Sarkophage und Behälter waren spurlos verschwunden. Gegenüber den Medien, die die Entdeckung der unterirdischen Kapelle in Zweifel zogen, beharrte Lomoy auf seiner Entdeckung. Wie auch immer, die Sankt-Katharinen-Kapelle findet in Urkunden aus den Jahren 1375 und 1696 Erwähnung. Vor diesem Hintergrund klingt Lomoys Geschichte zumindest ebenso plausibel wie die Behauptung, die Kapelle unter der Festung von Gisors habe zur Aufbewahrung der Archive Sions gedient. Zumal unsere Nachforschungen überzeugende Beweise zutage brachten, dass die Prieuré de Sion mindestens noch 300 Jahre nach der Auflösung des Templerordens bestanden hatte. Um ihre Weiterdauer zu belegen, mussten wir jedoch an anderer Stelle fahnden. Im 16. Jahrhundert unternahmen das Haus Lothringen und seine Seitenlinie, das Haus Guise, vielfältige Anstrengungen, um das Haus Valois vom französischen Königsthron zu verdrängen und selbst an die Macht zu gelangen. Am nächsten kamen sie ihm unter der Führung von Karl von Guise, Kardinal von Lothringen, und seinem Bruder Franz I., Herzog von Guise. Sie waren sowohl mit den Fürsten Gonzaga in Mantua als auch mit Karl III., Herzog von Bourbon, verwandt, der in den Dossiers secrets als Großmeister der Prieuré de Sion genannt wird. Der Herzog von Guise und sein Bruder wurden von Historikern als überaus fanatische Katholiken gebrandmarkt. Manches deutet jedoch darauf hin, dass Franz und Karl in Wirklichkeit Opportunisten waren, die Katholiken wie Protestanten gleichermaßen hofierten. Franz von Guise war fast König, als er 1563 einer Mörderkugel zum Opfer fiel. Sein Bruder Karl starb 11 Jahre später. 1584 unternahmen dann Heinrich I., Herzog von Guise, und sein Bruder Ludwig, Kardinal von Lothringen, einen Angriff auf den Thron. Ihr wichtigster Verbündeter war Ludwig von Gonzaga, Herzog von Nevers, seit 9 Jahren Großmeister der Prieuré de Sion. Gegen Ende des Jahrhunderts waren dann die direkten Nachkommen der Valois ausgestorben. Aber auch das Haus Guise hatte die Fehde einen so hohen Blutzoll gekostet, dass es für den Thron keinen Anwärter mehr aufbieten konnte. Ob die Guise und Lothringer von einem Geheimorden unterstützt wurden, ist nicht festzustellen. Zweifellos leistete ihnen ein Netz von Mittelsmännern, Mördern und Spionen nützliche Dienste. Nach de Sade war einer dieser Agenten Nostradamus. Eine These, die inzwischen hinreichend belegt ist. Unter dieser Voraussetzung hätte Nostradamus seine Auftraggeber nicht nur über die Pläne ihres Gegners ins Bild setzen, sondern, in seiner Eigenschaft als Astrologe des französischen Hofes, auch in deren Privatleben und Schwächen einweihen können. Demnach wäre es auch möglich, dass viele der Weissagungen des Nostradamus gar keine waren, sondern geheime Botschaften und Aktionsprogramme darstellten. Es besteht kein Zweifel, dass sich einige seiner Prophezeiungen auf die Vergangenheit bezogen. Auf die Templer, die Merowinger und die Geschichte des Hauses Lothringen. Und die zahlreichen Vierzeiler, die sich mit dem Kommen des großen Monarchen beschäftigen, deuten darauf hin, dass dieser Herrscher letztendlich aus dem Languedoc käme. Zwischen 1610 und 1643 war Ludwig XIII. König von Frankreich. Doch die eigentliche Macht übte ab der Mitte der 20er Jahre Kardinal Richelieu aus. Erneut machte das Haus Lothringen Anstalten, dieses Mal vorsichtiger als zuvor, die Königswürde zu erlangen. Die Rolle des Prätendenten fiel nun dem jüngeren Bruder Ludwigs XIII., Gaston d'Orléans, zu. Er heiratete 1632 die Schwester des Herzogs von Lothringen. Sein Erbe würde also mütterlicherseits lothringisches Blut in den Adern haben. Falls Gaston also den Thron bestieg, würde das Haus Lothringen eine Generation später über Frankreich herrschen. Seine Bemühungen, den König vom Thron zu verdrängen, blieben zunächst ohne Erfolg. Doch die Zeit schien für ihn zu arbeiten, da Ludwigs Ehe mit Anna von Österreich sehr lange kinderlos blieb. Erst nach 23-jähriger Ehe gebar Anna schließlich 1638 einen Sohn. Dieser Thronerbe bedeutete einen großen Rückschlag für die Absichten des Hauses Lothringen. Nach Ludwigs des 13. Tod im Jahre 1643 wurden viele Versuche in die Wege geleitet, Richelieus Nachfolger, Kardinal Mazarin, auszuschalten und den jungen Ludwig XIV. Vom Thron fernzuhalten. Die Prieuré-Dokumente lassen keinen Zweifel daran, dass einige mit dem Orden aufs engste verbundene Adelsfamilien Mazarin bekämpften. Hierzu zählten insbesondere die Lothringer, Gonzagas, Guises, der Herzog von Longueville und der Herzog von Bouillon. Aber selbst der Aufstand der Fronde 1648 bis 1653, den sich die Lothringer zunutze machen suchten, scheiterte. Ludwig XIV. Und Mazarin gingen aus den Kämpfen als Sieger hervor. Die Fronde war aber nicht die einzige Opposition gegen Mazarin. Auch danach noch waren andere Gruppen aktiv. Die Prieuré-Dokumente verweisen wiederholt auf eine Compagnie du Saint-Sacrement, Gesellschaft vom Heiligen Abendmahl, die, wie man durchblicken lässt, mit Sion identisch oder ein vorgeschobener Posten Sions war. Die Compagnie entsprach in ihrer Struktur und Tätigkeit genau dem Bild, das wir uns von der Prieuré machten. Die Kompanie war eine straff organisierte Geheimgesellschaft, von deren Tätigkeit es viele überlieferte Aussagen von Zeitgenossen gibt. Zudem hat die Geschichtswissenschaft eine stattliche Anzahl von Büchern und Artikeln darüber publiziert. Die Kompanie soll von einem Adligen gegründet worden sein, der mit Gaston d'Orléans in Verbindung stand. Ihre Politik wurde geprägt von Unbekannten, deren Identität bis heute ungeklärt ist. Nur die Namen von Mittelsmännern oder rangniederen Kompanieangehörigen sind bekannt. So zählten zu den Handlangern der Bruder der Herzogin von Longueville, dann Charles Fouquet, ein Bruder von Nicolas Fouquet, dem Oberintendanten der Finanzen Ludwigs des 14., der heilige Vinzenz von Paul und Jean-Jacques Ollier, der Gründer des Seminars am Saint-Sulpice. Letzteres gilt als die Operationsbasis der Kompanie. In ihrem Aufbau und in ihren Aktivitäten stellte die Kompanie ein Abbild des Templerordens und eine Vorläuferin des Freimaurertums dar. Sie war ein vielarmiges Gebilde, gelenkt von einem unsichtbaren Kopf, der ein schwerwiegendes Geheimnis hütete. Eine Regel der Gesellschaft besagt nämlich: Es ist das Geheimnis, das den Geist der Kompanie formt und lebenswichtig für sie ist. Nach außen hin widmete sich die Kompanie karitativen Aufgaben. Heute nimmt man an, dass dies nur eine Fassade war. Die wahren Ziele der Kompanie bestanden darin, Spionage zu betreiben und die wichtigsten Schaltstellen des Landes zu infiltrieren, einschließlich dem Thron nahestehender Kreise. Der Kompanie scheint dabei beachtlicher Erfolg beschieden gewesen zu sein. So wurde Vinzenz von Paul Beichtvater Ludwigs des 13. und gehörte dem engeren Beraterkreis um Ludwig den 14. an, bis ihn seine Gegnerschaft zu Mazarin zwang, zurückzutreten. Bei unseren Studien fanden wir nicht einen Historiker, der auf die Rolle der Compagnie du Saint-Sacrement hinreichend eingegangen wäre. Die meisten beschreiben sie als militante, erzkatholische Organisation, die Häresien ausmerzen wollte. Aber warum hätte sie ausgerechnet im katholischen Frankreich eine derartige Geheimniskrämerei betreiben sollen? Und um welche Ketzer ging es? Um Protestanten? Jansenisten? Dann war es doch mehr als erstaunlich, dass sich in der Kompanie viele Protestanten und Jansenisten fanden. Und wenn diese Organisation katholischen Interessen dienen sollte, hätte sie auf Seiten Mazarins stehen müssen. Trotzdem bekämpfte sie ihn derart heftig, dass der Kardinal sich vornahm, sie mit allen Mitteln zu vernichten. Die Kompanie erregte auch in anderen religiösen Kreisen nachhaltig Unmut. Man beschuldigte sie der Häresie, die Kompanie zu bekämpfen doch selbst vorgab. Der Bischof von Toulouse zieh sie 1651 gottloser Praktiken und verwies auf höchst ungehörige Vorgänge bei Initiationszeremonien. Erst 1660, knapp ein Jahr vor Mazarins Tod, löste Ludwig der 14. die Kompanie auf. 5 Jahre lang ignorierte diese das Edikt. Dann kam sie zu dem Schluss, in der bestehenden Form nicht weitermachen zu können. Alle Dokumente der Gesellschaft wurden in Paris an einem sicheren Ort deponiert. Nach allgemeiner Überzeugung handelte es sich dabei um Saint-Sulpice. Treffe dies zu, dann wären die Archive der Kompanie 200 Jahre später Männern wie dem Abbé Émile Auffay zugänglich gewesen. Wie dem auch sei, trotz der Aufgabe der bestehenden Form war die Compagnie du Saint-Sacrement weiterhin noch viele Jahrzehnte tätig. Unbestätigten Überlieferungen zufolge existierte sie sogar noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. In der Kompanie hatten wir eine Geheimgesellschaft gefunden, die, nach außen hin katholisch, für ausgesprochen unkatholische Umtriebe verantwortlich zeichnete. Es bestanden enge Verflechtungen mit Adelshäusern, deren Ahnentafel in den Prioré-Dokumenten stehen. Sie übte zeitweise beträchtlichen Einfluss aus und opponierte tatkräftig gegen Mazarin, den führenden Mann im Staat. Kurzum, alles an dieser Geheimgesellschaft erinnerte uns an die Prieuré de Sion. Wenn sie im 17. Jahrhundert aktiv gewesen sein sollte, konnten wir davon ausgehen, dass sie mit der Kompanie identisch war. Wie wir den Prieuré-Dokumenten entnahmen, gab Sions feindseliges Verhalten gegenüber Mazarin dem Kardinal Anlass zur Vergeltung. Unter den Opfern dieser Rachemaßnahmen befand sich angeblich auch die Familie Plantard, die von den Merowingern abstammte. 1548 hatte Johann von Plantard Marie de Saint-Clair geheiratet und so eine weitere Verbindung zwischen seiner Familie und dem Haus Saint-Clair-Gisors geschaffen. Zu jener Zeit sollen die Plantards das Schloss Barbarie bei Nevers bewohnt haben. Am 11. Juli 1659 befahl Mazarin die Zerstörung des Schlosses. Dabei sollen die Plantards ihren gesamten Besitz verloren haben. In keinem Geschichtsbuch findet sich dafür eine Bestätigung. Doch Mazarin setzte alles daran, das Herzogtum Nevers in seinen Besitz zu bringen und kaufte das Gebiet sowie die Herzogswürde, laut einem Vertrag vom 11. Juli 1659. Wir gingen der Sache weiter nach und gruben einige Belege aus, die die Glaubwürdigkeit der Prioré-Dokumente bekräftigen. In einer 1506 datierten Liste von Besitztümern war der Name Barbary tatsächlich erwähnt. Und eine Urkunde von 1575 bezog sich auf einen Flecken im Nivernais, der Les Plantards hieß. Dann stellte sich heraus, dass die Existenz von Schloss Barbary bereits bewiesen war. 1874-75 hatte es in der Region von Nevers Ausgrabungen bei Ruinen gegeben, deren Steine vom Feuer verschlackt waren. Dabei kamen die Reste einer Stadtmauer und eines Schlosses zum Vorschein. Inzwischen ist dieser Besitz als Barbary identifiziert worden und wir konnten also davon ausgehen, dass er durch eine Feuersbrunst zerstört worden war. Eigenartig war, dass es keinerlei Aufzeichnungen über diese Zerstörung sowie den dafür Verantwortlichen gab. Wenn es Mazarin war, hatte er alle Spuren verwischt. Für uns sah es danach aus, als ob der systematische Versuch unternommen worden wäre, Schloss Barbary für immer aus der Geschichte zu streichen. Unsinnig, einen solchen Feldzug zu unternehmen, es sei denn, es hätte etwas zu verbergen gegeben. Zu den erklärten Gegnern Mazarins zählte auch Nicolas Fouquet. Der Oberintendant der Finanzen Ludwigs XIV. Stieg binnen weniger Jahre zu einem der mächtigsten Männer Frankreichs auf. Seine Mutter und seine Brüder Charles sowie Louis waren Mitglieder der Compagnie du Saint-Sacrement. Nicolas schickte 1656 Louis nach Rom, der von dort jenen Brief schrieb, den wir anfangs erwähnt haben. Den Brief, in dem Louis über seine Begegnung mit Poussin berichtet und ein Geheimnis andeutet, das, Zitat, ihm abzuringen selbst Königen schwerfallen würde. Auf Befehl Ludwigs XIV. Wurde Nicolas Fouquet 1661 verhaftet. Die Anklagepunkte waren nebulös und sehr allgemein gefasst. Sein gesamter Besitz wurde daraufhin unter Zwangsverwaltung gestellt, wobei der König höchstpersönlich alle konfiszierten Dokumente und Briefe sichten wollte. Nicolas Mutter und sein Bruder Charles, der Erzbischof von Narbonne war, mobilisierten die Compagnie du Saint-Sacrement, die sich engagiert für den Angeklagten einsetzte und alles tat, um Gericht und Volksmeinung zu beeinflussen. Aber Ludwig XIV. Bestand darauf, Nicolas Fouquet müsse zum Tode verurteilt werden. Das Gericht aber verhängte schließlich lebenslängliche Verbannung. Wütend entließ der König die Richter und ersetzte sie durch gefügigere. 1665 wurde Fouquet dann zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt. Auf Befehl des Königs kam er in Einzelhaft. Wächter, die sich mit ihm auch nur unterhielten, wurden angeblich auf Galeeren verbannt oder sogar gehängt. Es bleibt anzumerken, dass Fouquets Sturz keine Folgen für seine Nachkommen hatte. Sein Enkel Charles-Louis-Auguste Fouquet wurde 1718 Graf und erhielt einige interessante Besitztümer. Eines davon war Gisors. 1742 wurde er Herzog und 6 Jahre später Großherzog von Gisors. Nur wenige Kilometer von Gisors entfernt wurde übrigens Nicolas Poussin geboren. 1624 ließ er sich in Rom nieder. Seine Korrespondenz verrät, dass er sich weitgehend mit den Zielen der gegen Mazarin gerichteten Erhebung identifizierte und mit einer Reihe einflussreicher Frondeurs auf vertrautem Fuß stand. Um 1630 entstand sein Gemälde Et in Arcadia Ego, 10 bis 15 Jahre vor dem bekannten Die Hirten in Arkadien. Es zeigt einen Sarkophag mit einem Totenschädel. Im Vordergrund ruht ein bärtiger Mann, der Flussgott Alpheus. Vorbild für Poussins Werk war das Gemälde Et in Arcadia Ego, entstanden um 1618 bis 1623 von Giovanni Francesco Barbieri, genannt Guercino. 2 arkadische Hirten stoßen in einer Lichtung auf einen menschlichen Totenkopf, der auf einem verfallenen Mauersockel mit der uns bekannten Inschrift liegt. Die Wendung Et in Arcadia Ego scheint für Guercino wie Poussin mehr als nur elegische Poesie gebildet zu haben. Dahinter verbarg sich offenbar eine geheime Bedeutung, die nur Eingeweihten zugänglich war. In den Priori-Dokumenten fanden wir nun, Et in Arcadia Ego sei spätestens seit der Heirat zwischen Johann dem VI. Von Plantard und Idoine von Gisors im Jahre 1156 die offizielle Devise der Plantards gewesen. Im Verlauf unserer Nachforschungen fanden wir übrigens wiederholt Hinweise auf eine schottische Linie des Hauses St. Clair-Gisors, die Sinclairs. Ihr Anwesen bei Roslyn lag nur wenige Kilometer entfernt von der ehemaligen Niederlassung der schottischen Tempelritter. Und die zwischen 1446 und 1486 errichtete Roslyn-Kapelle wird seit langem mit den Freimaurern und den Rosenkreuzern in Zusammenhang gebracht. Eines der beeindruckendsten Zeugnisse für die Existenz der Prieuré de Sion datiert aus dem späten 19. Jahrhundert. Es besitzt zwar großen Bekanntheitsgrad, wird jedoch als Beweismittel nicht anerkannt. Zudem wurde es zur Legitimation verbrecherischer Ziele herangezogen, zugleich aber auch, wie wir herausfanden, gründlich missverstanden. Schon lange vor Rasputin gab es einflussreiche esoterische Kreise am russischen Hof. Zwischen 1890 und 1900 bildete sich einer dieser Zirkel um einen gewissen Monsieur Philippe und den französischen Esoteriker Papus, alias Dr. Gérard Encausse, der enge Beziehungen zu Jules Doinel, Emma Calvé und Claude Debussy, dem damaligen Großmeister der Prieuré, unterhielt. Die Stellung von Monsieur Philippe und Papus war jedoch keineswegs unangefochten. So versuchte die Großfürstin Elisabeth immer wieder, ihre Favoriten in Thronnähe zu platzieren. Unter diesen befand sich ein anrüchiges Individuum, das nur unter dem Pseudonym Sergei A. Nilus bekannt ist. Um 1903 legte er dem Zaren ein höchst umstrittenes Dokument vor, mit dessen Hilfe eine Verschwörung aufgedeckt werden sollte. Der Zar erklärte, es sei eine Fälschung und befahl, alle Exemplare zu vernichten. Gleichzeitig wurde Nilus vom Hof verbannt. Der Anordnung des Zaren wurde nicht überall Folge geleistet. So erschien es 1905 als Anhang zu einem Werk des Philosophen Solowjew. Nun fing es an, allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen und entwickelte sich zur größten Infamie des 20. Jahrhunderts. Das Dokument ist unter einer Vielzahl ähnlich lautender Titel publiziert worden. Der bekannteste ist »Die Protokolle der Weisen von Sion«. Es hieß, die Protokolle stammten vorwiegend aus jüdischen Quellen, was seinerzeit viele Antisemiten zum Anlass nahmen, in ihnen den Beweis für eine internationale Verschwörung des Judentums zu sehen. Alfred von Rosenberg, ein ideologischer Wegbereiter der NSDAP, brachte sie zu Propagandazwecken in Deutschland in Umlauf. Auch Hitler bediente sich ihrer zur Untermauerung seiner rassistischen Vorurteile. Heute ist man der einhelligen Meinung, dass es sich bei den Protokollen um eine gemeine Fälschung handelt. Sie enthalten einen Plan, wie die absolute jüdische Weltherrschaft durch eine Gruppe machtbesessener Individuen erlangt werden kann, die eine allumfassende neue Ordnung errichten und wie Despoten die uneingeschränkte Macht ausüben. Zur Erreichung dieses Ziels sind alle Mittel recht. Mithilfe von Konspiration, Agitation und Anarchie sollen Regierungen gestürzt, die Freimaurer und ähnliche Organisationen unterwandert und die totale Kontrolle über die wirtschaftlichen sowie politischen Institutionen der zivilisierten Welt übernommen werden. Die anonymen Autoren weisen darauf hin, dass sie nach einem politischen Plan, von dem jahrhundertelang niemand auch nur etwas geahnt hat, die Geschicke ganzer Völker lenkten. Es wurde das Gerücht ausgestreut, die Protokolle seien von dem ersten zionistischen Weltkongress, der 1897 tagte, ausgearbeitet worden. Doch es ist inzwischen bekannt, dass bereits um 1884 ein Exemplar in Umlauf war und einem Mitglied jener Freimaurerloge in die Hände fiel, der auch Papus angehörte. Die Wissenschaft hat die Protokolle als Falsifikat entlarvt, das von Antisemiten ausgeheckt wurde, um das Judentum in Verruf zu bringen. Allerdings sprechen die Protokolle selbst gegen eine solche Schlussfolgerung. Denn sie enthalten eine Reihe rätselhafter Querverweise, die nicht jüdischen Ursprungs sind. Kein Antisemit hätte sich derartige Verweise ausgedacht, um die Judenheit zu diskreditieren, weil sonst vielleicht Zweifel an ihrer Authentizität aufgekommen wären. So ist in diesen Protokollen beispielsweise häufig die Rede vom Kommen eines freimaurerischen Königreichs und von einem König aus dem Hause Sion, der über dieses Reich herrschen wird. Dieser zukünftige König werde dem Geschlecht Davids entstammen und der wahre Papst sowie der Patriarch einer internationalen Kirche sein. Dass diese Prophezeiungen jüdischen Ursprungs sein sollen, ist absoluter Unsinn. Seit biblischen Zeiten gibt es in der jüdischen Tradition keinen König mehr. Das monarchische Prinzip ist völlig irrelevant geworden. Unseres Erachtens sind die zitierten Weissagungen eher christlicher als jüdischer Herkunft. Im Verlauf der letzten 2000 Jahre war Jesus nämlich der einzige König der Juden, der dem Neuen Testament zufolge dem Geschlecht Davids entstammte. Und warum wird von einer Institution wie dem Papsttum, weshalb von einer internationalen Kirche gesprochen und nicht von einer internationalen Synagoge? Aufgrund weiterer Recherchen und eigener Überlegungen kamen wir bezüglich der Protokolle der Weisen von Sion zu folgenden Schlüssen. Erstens, die Protokolle basieren auf einem Originaltext, der keine Fälschung, sondern authentisch war. Allerdings handelte er nicht im geringsten vom Judentum. Vermutlich wurde er von einer freimaurerischen Organisation oder einer vergleichbaren Geheimgesellschaft herausgegeben, die das Wort Sion in den Text einfügte. Zweitens, der Originaltext muss nicht notwendigerweise aufrührerischen Inhalts gewesen sein. Gleichwohl mag er ein Programm enthalten haben, in dem dargelegt wurde, wie Machtbastionen zu gewinnen, wie die sozialen, wirtschaftlichen sowie politischen Institutionen zu kontrollieren waren. Ein solches Programm hätte durchaus im Einklang mit den Zielen eines Geheimbundes wie der Compagnie du Saint-Sacrement gestanden. Drittens. Das Original fiel Nilus in die Hände, der die Stellung des Kreises um Monsieur Philippe und Papus am Zarenhof untergraben wollte. Sehr wahrscheinlich hatte er Änderungen am Text vorgenommen, um ihn bösartiger und aufrührerischer klingen zu lassen. Und in dieser Form veröffentlichte er ihn schließlich auch. Im Laufe unserer Nachforschungen waren kontinuierlich neue Priorat-Dokumente erschienen. Ihnen entnahmen wir neue Informationen über das ausgehende 19. Jahrhundert und vor allem über Béranger Saunière. So konnten wir in einem Bericht lesen, dass der Pfarrer von Rennes-le-Château die Dokumente in seiner Kirche keineswegs zufällig entdeckt haben soll. Emissäre der Prieuré de Sion hätten ihn als Handlanger in ihre Dienste genommen und angeblich auf das Versteck hingewiesen. Ende 1916 soll Saunière Streit mit seinen Auftraggebern bekommen haben. Wenn das stimmt, erschiene sein plötzlicher Tod in einem anderen Licht. Denn kurz vor seinem Tod, als er sich noch bester Gesundheit erfreute, war bereits ein Sarg für ihn bestellt worden. Nach einer anderen Publikation war Saunière bloß eine Marionette. Die treibende Kraft hinter ihm soll sein Freund und Amtsbruder Abbé Henri Boudet gewesen sein. Ein weiteres Werk, Le Trésor du Triangle d'Or, der Schatz des goldenen Dreiecks von Jean-Luc Chaumet, legt dar, dass mehrere in das Geheimnis von Rennes-le-Château verwickelte Geistliche, Saunière, Boudet, Offet, der Bischof von Carcassonne, enge Kontakte zu einer Freimaurerloge nach schottischem Ritus unterhielten. Diese Loge, so der Verfasser, habe sich von den meisten anderen dadurch unterschieden, dass sie tief religiös orientiert sowie christlich, hermetisch und aristokratisch gewesen sei und nicht vornehmlich aus Freidenkern oder Atheisten bestanden habe. Chaumet lässt durchblicken, dass diese Loge kurz vor 1914 mit einer anderen Geheimgesellschaft vereinigt wurde. Sie hieß der Gérant du Val d'Or, war um 1873 gegründet worden und scheint mit anderen esoterischen Vereinigungen jener Zeit vieles gemeinsam gehabt zu haben. Zum Beispiel die Betonung der Heiligkeit der Geometrie, heiliger Orte und einer mystischen oder gnostischen Wahrheit, die mythologischen Motiven zugrunde liegt. Wie viele andere Sekten war der Gérant du Val d'Or sowohl christlich als auch überchristlich. Besonderes Gewicht legte er auf die Verehrung des Herzen Jesu und stellte eine Verbindung zwischen ihm und vorchristlichen Symbolen her. Dabei spielten druidische Denkmodelle eine zentrale Rolle, die man zumindest teilweise auf pythagoreische Einflüsse zurückführte. Aufgrund seiner esoterischen Geopolitik und ethnarchischen Weltordnung, wie Chaumet es nannte, wurde der Gérant du Val d'Or für uns bedeutsam. Damit war, um es verständlicher auszudrücken, die Errichtung eines neuen heiligen römischen Reiches im Europa des 19. Jahrhunderts gemeint, eines Staates, der alle Völker zusammenschloss und sich mehr auf geistige denn auf wirtschaftliche oder politische Fundamente gründete. In diesem Idealstaat hätte sich der alte Menschheitstraum von einem Reich Gottes auf Erden realisiert. Nach diesem Plan sollte primär eine Theokratie errichtet werden, in der, Zitat, die Nationen nur mehr Provinzen und ihre Führer Prokonsuln im Dienst der okkulten Weltregierung einer Elite wären. Europa brächte diese Herrschaft des großen Königs, eine zweifache Hegemonie des Papsttums und des Reiches, des Vatikans und der Habsburger, die dessen rechte Hand wären. Seit der Heirat Maria Theresias mit Franz Stephan von Lothringen waren die Herrscherhäuser Habsburg und Lothringen miteinander vereint. Mit der Intronisation eines großen Königs wären also nicht nur die Prophezeiungen des Nostradamus in Erfüllung gegangen, sie hätte in gewissem Sinne auch dem in den Protokollen der Weisen von Sion dargelegten dynastischen Plan entsprochen. Die Habsburger wären dabei zu mehr als nur kaiserlichen Staatsoberhäuptern avanciert. Sie wären praktisch zu einer Dynastie von Priesterkönigen geworden, ähnlich den ägyptischen Pharaonen. Oder gleich dem von den Juden zu Beginn der christlichen Zeit erwarteten Messias. Es ist jedoch leider nicht bekannt, ob das Haus Habsburg selbst an diesen Plänen beteiligt gewesen war. Nur der Besuch Johann Salvators von Habsburg in Rennes-le-Château könnte auf ein Interesse an solchen Überlegungen schließen lassen. Im Kontext unserer Entdeckungen ergaben die Zukunftsvisionen des Gérard du Val d'Or bzw. der Prieuré de Sion einen gewissen Sinn. Vor allem aber standen sie mit den politischen Absichten, die das Haus Lothringen seit Jahrhunderten verfolgte, in Einklang. Woher aber, so fragten wir uns, sollten die Habsburger ein Recht ableiten können, um als Dynastie von Priesterkönigen zu herrschen? Solange wir nichts Genaueres darüber wussten, blieb uns nichts anderes übrig, als die Angelegenheit vorläufig zur Seite zu legen. In der Zwischenzeit gingen wir der Frage nach, ob die Prieuré de Sion noch existierte. Wie wir sehr bald herausfanden, existierte sie noch immer. Und ihre Mitglieder verfolgten ein Programm, das sich im Wesentlichen nicht von dem unterschied, das der Gérard du Val d'Or verfolgt hatte. 25. Juni 1956. Anmeldung bei der Unterpräfektur von Saint-Julien-en-Genevois. Prieuré de Sion. Ziel? Studium und gegenseitiger Beistand der Mitglieder untereinander. Sitz? Soucasson, en masse. Dieser Eintrag im Journal Officiel, einem amtlichen Mitteilungsblatt aller eingetragenen Vereine, Gesellschaften und Organisationen Frankreichs, war uns Beweis genug, dass die Prieuré de Sion in unseren Tagen noch existierte, auch wenn wir uns darüber wunderten, dass eine angebliche Geheimgesellschaft in dieser Form an die Öffentlichkeit trat. Allerdings war sie in keinem Telefonbuch zu finden. Die bei der Polizei hinterlegte Adresse war zu ungenau, um eine Straße oder ein Büro zu identifizieren. Die Beamten sagten uns, sie hätten bereits mehrere Anfragen erhalten, aber es sei noch keinem gelungen, die Anschrift in Erfahrung zu bringen. Das gab uns zu denken. War die Polizei wirklich so saumselig, wie sie tat? Oder hatte sich die Prieuré de Sion ihrer Diskretion versichert? Die Unterpräfektur stellte uns eine Fotokopie der Statuten der Prieuré zur Verfügung. Das Dokument war nicht sehr aufschlussreich. Die Ziele der Prieuré waren nicht näher definiert. Auch fanden wir keinen Hinweis auf ihre Mittel- oder Mitgliederzahl. An einer Stelle hieß es, Katholiken über 21 Jahre könnten beitreten. Forderte die Prieuré, wie die Templer oder die Compagnie du Saint-Sacrement, den Katholizismus als exoterische Voraussetzung, um ihn dann im Orden zu überwinden? Wie dem auch sei, die Prieuré setzte einen absoluten Gehorsam bei ihren Mitgliedern voraus. Der Kandidat, so Artikel 7 der Statuten, muss seine Persönlichkeit aufgeben, um sich in den Dienst eines hohen moralischen Apostolats zu stellen. Den Statuten ist auch zu entnehmen, dass die Prieuré ihren Namen durch einen Zusatz ergänzte. Chevalier d'Institution et Règle Catholique d'Union d'Indépendante et Traditionaliste. Ordensritterschaft und katholische Regeln der unabhängigen und traditionalistischen Union. In den Dossiers Secret stießen wir auf ein vor 1956 veröffentlichtes Dokument, in dem es heißt, die Prieuré zähle 1093 Mitglieder, die in 7 nach oben pyramidenförmig zulaufende Grade eingeteilt seien. An der Spitze stehe der Großmeister oder Notonnier, dem 3 Prince Noachit de Notre-Dame und denen wiederum 9 Croisés de Saint-Jean folgten. Jeder weitere Grad in absteigender Linie war 3-mal so stark wie der vorhergehende, also 27, 81, 243, 729. Die 3 höchsten Grade, der Großmeister sowie die 12 ihm unmittelbar Untergeordneten, bildeten die 13 Rosenkreuzer. Doch den Statuten vom Mai 1956 zufolge umfasste die Prieuré de Sion 9.841 Mitglieder. Die Ordensstruktur war im Großen und Ganzen beibehalten, allerdings durch 2 neue Grade am Ende der Hierarchie ergänzt worden. Die drei Princes Noachites de Notre-Dame hießen nun einfach Sénéchale, die neun Croisés de Saint-Jean Connétablen. Immer häufiger stellten wir uns nun angesichts der bei den Prieuré-Dokumenten verfolgten Informationspolitik die Frage, wer welches Interesse daran hatte, dass dieses Netz aus historischem Wissen, Geheimniskrämerei und Fehlinformation immer weiter geknüpft wurde. Woher kamen die Informationen und wer bestimmte die jeweilige Dosis, in denen sie an das Licht einer eingeweihten Öffentlichkeit gelangen durften? Und zu welchem Zweck geschah dies? Für uns gab es schließlich nur eine einzige mögliche Erklärung. Es galt, die allgemeine Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge zu lenken, sie glaubwürdig zu machen, um dann ein psychologisches Klima zu schaffen, in der die Menschen gespannt auf neue Enthüllungen warten. Mit anderen Worten, die Prieuré-Dokumente bereiteten Schritt um Schritt eine sensationelle Enthüllung vor, die in irgendeiner Weise mit den Merowingern zu tun hatte, mit dem Fortbestand ihrer Dynastie bis auf den heutigen Tag und mit einem geheimen Königtum. In diesem Zusammenhang ist auch ein Artikel in der Zeitschrift Le Charivari erwähnenswert, der vermutlich von einem Mitglied der Prieuré de Sion verfasst worden war und der lakonisch feststellt: Ohne die Merowinger gäbe es keine Prieuré de Sion, wie umgekehrt das Geschlecht der Merowinger ohne die Prieuré de Sion ausgestorben wäre. Weiter heißt es dort: Der König ist Schäfer und Hirte zugleich. Hin und wieder sendet er seinem an der Macht befindlichen Vasallen einen hochbegabten Botschafter, sein Faktotum, einen Menschen, der das Glück hat, sterblich zu sein. Botschafter wie Nicolas Fouquet und zahlreiche andere hatten immer wieder das gleiche Schicksal zu erleiden, dass nämlich ihre erstaunlichen Erfolge stets von unerklärlichem Unglück abgelöst wurden. Denn diese Emissäre sind gleichermaßen schrecklich wie verwundbar. Hüter des Geheimnisses, die sie sind, kann man sie nur preisen oder vernichten. Aus dieser Textpassage lassen sich zumindest drei interessante Schlüsse ziehen. Erstens, dass der König, vermutlich aus dem Geschlecht der Merowinger, einfach Kraft seiner Person de facto nach wie vor regiert. Zweitens, dass Herrscher, die dem Gesetz der Zeit unterworfen sind, von seiner Existenz wissen, ihn anerkennen, respektieren und fürchten. Und drittens, dass der Großmeister der Prieuré de Sion oder ein anderer Ordensangehöriger als Botschafter zwischen dem verlorenen König und seinen jeweiligen Bevollmächtigten oder Stellvertretern fungiert. 1977 erschien mit dem Artikel Le Cercle d'Ulysse, der Kreis des Odysseus von Jean Delaute, ein neues, überaus bedeutsames Prieuré-Dokument. Darin finden sich einige neue Details über die Prieuré. Im März 1117 musste Balduin I. nach den Instruktionen der Prieuré de Sion die Verfassung des Templerordens ausarbeiten. 1118-19 wurde dann der Orden von Hugo de Payon ins Leben gerufen. Von 1118-19 bis 1188 hatten die Prieuré und die Tempelritter stets einen gemeinsamen Großmeister. Von 1188 bis zum heutigen Tag zählte die Prieuré de Sion 27 Großmeister. Die letzten waren 1885 bis 1918 Claude Debussy, 1918 bis 1963 Jean Cocteau, seit 1963 Abbé Ducos-Bourget. Welches die nächsten Ziele der Prieuré de Sion sind? Ich weiß es nicht, aber sie verkörpert eine Macht, die durchaus in der Lage wäre, in Zukunft einmal dem Vatikan die Stirn zu bieten. Monsignore Lefebvre ist ein sehr reger und gefürchteter Kämpfer, dem man die Worte zutraut: Mach mich zum Papst und ich kröne dich zum König. Dieser Auszug enthält zwei wesentliche Informationen. Zum einen wird eine Verbindung zwischen der Prieuré de Sion und Erzbischof Marcel Lefebvre unterstellt. Lefebvre, der Anführer des extrem konservativen Flügels in der römisch-katholischen Kirche, bezog lauthals Stellung gegen Papst Paul VI. Wie aber sollten wir einen militanten Katholiken mit einer Bewegung in Einklang bringen, die hermetisch, wenn nicht gar häretisch ausgerichtet war? Dafür schien es keine Erklärung zu geben. Es sei denn, man betrachtete Lefebvre als einen modernen Vertreter jener freimaurerischen Bewegung, die mit dem Gérard du Val d'Or liiert war und die sich selbst für päpstlicher als der Papst hielt. Die zweite grundlegende Information besteht in der Nennung des Großmeisters Abbé François Ducos-Bourget. 1897 geboren wurde Ducos-Bourget ein bekannter Homme de Lettres, Mitglied der Académie Française, Biograf bedeutender katholischer Schriftsteller und selbst ein Dichter. Mit Marcel Lefebvre verbindet ihn sehr vieles. Auch er griff mit Vehemenz Papst Paul VI. An und bezeichnete sich wie Lefebvre als Traditionalisten, der jeden Versuch entschieden ablehnt, die römisch-katholische Kirche zu modernisieren. Am 22. Mai 1976 wurde ihm verboten, die Sakramente zu spenden. Aber ebenso wie Lefebvre trotzte er dem Interdikt. Es fiel uns nicht leicht zu glauben, dass Lefebvre und Ducos-Bourget etwas mit der Prieuré de Sion zu tun haben. Dann aber bot sich auch noch eine zweite, zugegebenermaßen weit hergeholte Erklärung an. Wäre es nicht möglich, dass die beiden gar nicht waren, was sie zu sein vorgaben? Waren sie in Wirklichkeit vielleicht Agent Provocateur, deren Aufgabe darin bestand, unter dem Vorwand des Traditionalismus systematisch Verwirrung zu stiften, Unstimmigkeiten zu schüren und die Stellung Papst Pauls VI. Innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu untergraben? Schließlich haben sowohl Journalisten als auch Vertreter der Kirche wiederholt den Verdacht geäußert, Lefebvre werde von anderen manipuliert oder arbeite gar in deren Auftrag. Ob unsere Schlussfolgerungen letztendlich zutrafen oder nicht, eines schien klar. Auch der Erzbischof war in ein brisantes Geheimnis eingeweiht. Der einzige Ausweg aus der permanenten Herausforderung, die Lefebvre für den Vatikan darstellte, lag in seiner Exkommunikation. Und obwohl 1976 jedermann mit einer solchen Entscheidung rechnete, konnte sich Papst Paul VI. Im letzten Moment doch nicht dazu durchringen. Warum? Eine Antwort auf diese Frage findet sich vielleicht in einem Artikel, der am 30. August 1976 im Guardian erschien. Dort heißt es unter anderem: Die englischen Parteigänger des Erzbischofs glauben, dass ihrem Oberhaupt in seiner Auseinandersetzung mit dem Vatikan noch eine scharfe Waffe zur Verfügung steht. Pater Peter Morgan, der Wortführer dieser Gruppe, bezeichnet sie als welterschütternd. Welche welterschütternde Geheimwaffe hätte den Vatikan dermaßen einschüchtern können, dass er von Sanktionen absah? Wie Jean Delot zu Recht bemerkte, schien Marcel Lefebvre eine Macht zu verkörpern, die durchaus in der Lage war, dem Vatikan die Stirn zu bieten. Ein paar Jahre später lichtete sich ein wenig das Dunkel um die Person Ducos-Bourgets. Das mag auf die Publizität zurückzuführen sein, deren sich die Prieuré de Sion seit Ende 1980 in Frankreich erfreut. Im August 1980 veröffentlichte eine französische Zeitschrift einen umfangreichen Artikel über das Geheimnis von Rennes-le-Château und die Prieuré de Sion, in dem sowohl Lefebvre als auch Ducos-Bourgets mit der Prieuré in Verbindung gebracht wurden. Beide hätten erst kurz zuvor einem der geheiligten Orte der Prieuré einen Besuch abgestattet, nämlich dem Dorf Sainte-Colombe im Nivernais. Diese Gegend gehörte ursprünglich zum Besitz der Familie Plantard, bevor Schloss Barbary zerstört wurde. Bei einem Treffen zwischen Abbé Ducos-Bourgets und uns zeigte er sich zwar liebenswürdig, aber er wich unseren Fragen mehr oder weniger aus und stellte jede Verbindung zur Prieuré in Abrede. 5 Monate später, am 22. Januar 1981, erschien in einer anderen französischen Zeitschrift folgender kurzer Artikel: Die Prieuré de Sion, ein echter Geheimbund mit 121 Würdenträgern, der 1099 von Gottfried von Bouillon in Jerusalem gegründet wurde und dem so bedeutende Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Victor Hugo und Jean Cocteau als Großmeister vorgestanden haben, ist am 17. Januar 1981 in Blois zu ihrem Konvent zusammengetreten. Der letzte Konvent fand am 5. Juni 1956 in Paris statt. Zum neuen Großmeister des Ordens ist im dritten Wahlgang mit 83 von 92 gültig abgegebenen Stimmen Pierre Plantard de Saint-Clair gewählt worden. Die 121 Würdenträger der Prieuré de Sion sind allesamt graue Eminenzen der Hochfinanz und internationaler politischer und philosophischer Gesellschaften. Pierre Plantard ist, über Dagobert II., ein direkter Abkömmling der Merowingerkönige. Seine Herkunft belegen jene Pergamente der Königin Bianca von Kastilien, die der Curé Saunière 1891 in seiner Kirche in Rennes-le-Château, Aude, entdeckte. Kurz vor Erscheinen dieses Artikels hatten wir an Philippe de Cherizet geschrieben, dessen Name im Zusammenhang mit der Prieuré de Sion mindestens so häufig erwähnt wurde wie der Pierre Plantards. Er teilte uns mit, Ducos-Bourgets sei von einem beschlussunfähigen Gremium zum Großmeister gewählt worden. Zudem habe der Abbé öffentlich jede Verbindung zum Orden geleugnet. Seinem Schreiben fügte de Cherizet eine Abschrift der angeblich echten Statuten der Prieuré de Sion bei, die aus dem Lateinischen übersetzt worden waren. Schon früher hatte uns Jean-Luc Chaumet darauf aufmerksam gemacht, dass die Statuten aus der Unterpräfektur von Saint-Julien gefälscht seien. Die von de Cherizet trugen die authentische Unterschrift Jean Cocteau's, es sei denn, ein außergewöhnlich begabter Fälscher wäre am Werk gewesen. Mehrere Schriftvergleiche räumten zu guter Letzt alle Bedenken aus. Folglich gingen wir auch von der Echtheit des gesamten Dokuments aus, das wir im Folgenden auszugsweise wiedergeben. Artikel 1. Die Unterzeichner der vorliegenden Statuten und jene Personen, die in Zukunft Mitglieder und die folgenden Bedingungen erfüllen werden, bilden einen Ritterorden, dessen Bräuche und Gepflogenheiten auf jenen Grundlagen beruhen, die Gottfried der VI., genannt der Fromme, Herzog von Bouillon im Jahre 1099 in Jerusalem geschaffen hat und die im Jahre 1100 anerkannt wurden. Artikel 2. Der Orden heißt Sionis Prioratus oder Prioré de Sion. Artikel 3. Die Prioré de Sion hat den Fortbestand des traditionalistischen Ritterordens zum Ziel. Artikel 5. Die Prioré de Sion richtet ihre Amtsräume am Wohnsitz des vom Konvent bestimmten Generalsekretärs ein. Sie ist keine Geheimgesellschaft. Alle ihre Beschlüsse, Aufzeichnungen und Ernennungen werden in lateinischer Sprache abgefasst und sind der Öffentlichkeit frei zugänglich. Artikel 6. Die Prioré de Sion umfasst 121 Mitglieder. Innerhalb dieser Grenzen steht sie allen Erwachsenen offen, die ihre Ziele anerkennen und die in diesen Satzungen niedergelegten Verpflichtungen auf sich zu nehmen bereit sind. Mitglied kann jeder ohne Ansehen des Geschlechts, der Volkszugehörigkeit, philosophischer, religiöser oder politischer Vorstellungen werden. Artikel 7. Für den Fall, dass ein Mitglied eines seiner Kinder schriftlich zu seinem Nachfolger bestimmt, wird der Konvent diesem Ersuchen stattgeben. Artikel 8. Zu seiner Aufnahme in den untersten Grad hat das neue Mitglied auf eigene Kosten eine weiße Robe mit einem Gürtel mitzubringen. Mit der Aufnahme in den Orden erhält das Mitglied Stimmrecht. Gleichzeitig muss es schwören, dem Orden unter allen Umständen treu zu dienen und für die Erhaltung des Friedens sowie für die Achtung des menschlichen Lebens einzutreten. Artikel 12. Die Generalversammlung der Mitglieder heißt Konvent. Eine Beratung dieses Gremiums gilt als nicht rechtswirksam, wenn die Zahl der anwesenden Mitglieder unter 81 liegt. Artikel 14. Über jede Aufnahme entscheidet der Rat der 13 Rosenkreuzer. Titel und Ämter werden vom Großmeister der Prioré verliehen bzw. vergeben. Mitglieder werden auf Lebenszeit in ihre Ordensfunktion berufen. Ihre Titel fallen in vollem Umfang an eines ihrer Kinder, das sie selbst und ohne Rücksicht auf dessen Geschlecht ausgesucht haben. Artikel 17. Der Generalsekretär wird vom Konvent auf die Dauer von 3 Jahren bestellt. Seine Amtszeit kann stillschweigend verlängert werden. Er muss dem 3. Grad, Komtur, angehören und versieht seine Aufgaben ehrenamtlich. Artikel 18. Die Prioré de Sion setzt sich aus 5 Graden zusammen. Erstens Notonnier, Steuermann, 1 Mitglied. Zweitens Croisé, Kreuzfahrer, 3 Mitglieder. Drittens Commandeur, Komture, 9 Mitglieder. Viertens Chevalier, Ritter, 27 Mitglieder. Fünftens Écuyer, Schildknappen, 81 Mitglieder. Artikel 19. Der Orden umfasst ferner 243 Freibrüder, Preux, Helden oder seit 1681 Enfants de Saint-Vincent, Kinder des heiligen Vinzenz genannt, die weder an Abstimmungen noch an Konventen teilnehmen. Artikel 20. Die Einkünfte der Prioré de Sion setzen sich aus Schenkungen und Mitgliedsbeiträgen zusammen. Text der Statuten in 22 Artikeln, entsprechend dem Original und den vom Konvent vom 5. Juni 1956 festgelegten Änderungen. Unterschrift des Großmeisters Jean Cocteau. Diese Statuten weichen sowohl von jenen ab, die wir von der Polizei in Saint-Julien erhalten hatten, als auch von den Informationen in den Prioré-Dokumenten. Während letztere von 1093 Mitgliedern sprechen, geben erstere 9841 an.